Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Montag, der 3.10.2016. Ich sitze hier im Phonodrom in Berlin, diesmal auch nicht ganz alleine, sondern ich habe einen interessanten Gast da mal und das ist der Herr Samuel oder Sinek, wie nennt man dich eigentlich? Samuel. Hallo Samuel, grüß dich. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Ja. Samuel, ich bin auf dich gestoßen, weil ich mal mit meinem Mitbewohner im Schlesischen Tor war zu Rap am Mittwoch. Und ich fand es ganz interessant, obwohl ich jetzt keine Ahnung von Rap-Musik habe. Ich bin eher so der gitarrenlastiger Musikgenießer. Und dementsprechend fand ich es aber ganz interessant, was da so passiert und was da so geboten wird. Gerade diese Battle-Rap-Szene in Deutschland, wo ich vorher voller Vorurteile war. Für mich war das so irgendwie Bushido-Style, alles unter die Gürtellinie, so ich fick deine Mutter den ganzen Tag und alles, was man eigentlich so nicht hören möchte. Und war relativ überrascht, dass es Battle Rap wirklich ein relativ hohes Niveau hat, was irgendwie ich mir relativ schwierig vorstelle, weil du irgendwie da vier Zeilen oder vier Takte Text auf den anderen loslässt, der andere muss zuhören und ja kontern. Und das fand ich ganz interessant und habe das so ein bisschen verfolgt und habe dann auch deine Person da gesehen, dass du das auch machst und du das vielleicht ein bisschen anders machst als alle anderen und habe gesehen, dass du nicht nur Battle Rap machst, sondern auch Comedy. Und das war für mich Grund genug, dich eigentlich anzuschreiben, zu sagen, hey, hast du mal Bock mit mir zu podcasten? Und freue mich unheimlich, dass du heute hier bist. Die ersten drei Fragen, die ich eigentlich jedem stelle, ist so, woher kommst du? Wie siehst du aus und wie schmeckst du? Du kannst beantworten, wie du möchtest. Ja, also ich komme aus Düsseldorf, bin in Düsseldorf geboren. Okay. Sehe aus wie ein Exot, wie ein Mischling. Okay, was? Mutter Deutsch, Vater Sierra Leone, das heißt braun, wunderschöne Locken und schlank und ja. Hab eine Brille, einen Bart, ein wunderschönes Lächeln und ich schmecke nach, ich glaube nach Lotion, weil ich übertrieben auf so Deo und Cremes und so abfahre, deswegen also der Geschmack müsste so Duff Lotion sein. Duff Lotion. Von Düsseldorf nach Berlin, das musst du mir mal erklären. Ja, super. Also ist ja jetzt nicht so, nach Berlin ziehen ja super viele Leute. Ja. Und Düsseldorf ist wirklich die schönste, also ich bin quasi wirklich einfach von der schönsten Stadt in die coolste gezogen. So. Okay. Und wollte halt, war in Düsseldorf halt gelebt, hab 3 Jahre auf Mallorca gearbeitet, hab da Gastro gemacht und hab mir dann auf Mallorca den Entschluss gefasst, okay, eventuell Comedy zu probieren. Hab dann halt gegoogelt, okay, Quatsch, Comedy Club Berlin, mich da beworben, eine Zusage bekommen für einen Auftritt und bin dann einfach hier hingezogen. Okay. Ja. Das ist jetzt auch so, man sagt, das klingt relativ kurz entschlossen, das Ganze. Ist jetzt nicht irgendwie große Lebensplanung und ich mach das Ganze. Nee. Wie bist du dazu gekommen dann? Also, wie kommst du aus der Gastro-Geschichte zum Battle Rap und Comedy? Das ist jetzt nicht unbedingt. Nee, aber jeder hat ja Hobbys, wie du deine, keine Ahnung, was, du machst deine Podcasts, du hörst Akustik, Musik, Mucke, du spielst, du zockst ein bisschen. Jeder hat ja seine Hobbys und meine Hobbys sind halt Stand-Up-Comedy und Battle Rap. Ich habe immer Comedy-Serien geguckt. Battle Rap suchte ich schon seit bestimmt locker 10, 11 Jahren oder so. Aber dann war es in Deutschland ein bisschen tot. Dann habe ich halt nur Ami-Battles geguckt, aber auch wie ein Verrückter. Wusste dann auch gar nicht, dass hier in Deutschland auch so eine Szene, so Rap am Mittwoch gibt, weil ich nur Ami-Battles geguckt hatte und Stand-Up-Comedy schon ewig. Und bin dann auf Mallorca, wo ich halt gearbeitet habe, dann 30 geworden. Okay. Und dachte mir so, okay, bevor du jetzt, machst du jetzt das, was du studiert hast, machst du jetzt das, wo du die Ausbildung gemacht hast, was machst du? Oder wo würdest du dich ärgern, wenn du es nicht probiert hättest? War halt Stand-Up-Comedy, hab die angeschrieben, bin dann hier hingezogen. So. Okay. Bleiben wir bei dem Thema mal Stand-Up-Comedy. Fangen wir vielleicht mal damit an. Du sagtest schon immer Stand-Up-Comedy geschaut. Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das Stand-Up-Comedy ist was Geiles für mich? Ich bin ein humorvoller Mensch. Ich lache, schwer zum Lachen zu bringen, aber ich lache gerne eigentlich. Okay. Und habe auch Comedy immer, glaube ich, anders geguckt als der normale Rezipient. So, sondern hab mir gedacht, geil, das war lustig, aber warum war das lustig? So. Und über Sitcoms, früher in den 90ern und dann halt die ersten wo ich dann halt irgendwie jugendlich war, kam halt auch der Comedy-Durchbruch in Deutschland mit Quatsch Comedy Club in Mittermeier und Stefan Hermanns und Atze Schröder und wie es alle Ingo Appelt. Mhm. Da kam eine krasse Welle, ja, die jetzt alles Superstars sind. So. Und da war ich halt mittendrin und habe dann halt dieses Stand-Up-Comedy-Ding gesehen. Ich weiß noch genau, diese erste Folge vom Quatsch Comedy Club und war sofort geflasht vom der Stand-Up-Comedy halt. Okay. Was ist für dich Stand-Up-Comedy? Ist für dich Stand-Up-Comedy eine Form von Comedy oder ist es für dich spontaner? Wie? Nee, Stand-Up-Comedy ist so, also würde ich sagen, ist das Schwierigste, was man machen kann. Also da ist eine Person, ein Mikrofon und muss halt mit Sachen, die er sich selber ausdenkt, Leute unterhalten, zum Lachen bringen. Ist ein Unterschied zu Kabarett, das ist ein bisschen anspruchsvoller, da geht es ja auch manchmal in die politische Richtung, das ist, wie gesagt, schon ein bisschen anspruchsvoller, aber Comedy ist halt wirklich, es gibt ja auch Leute, die rumblödeln. Mhm. Hauptsache, du bringst sie irgendwie zum Lachen. Mhm. Ja, und da hat halt jeder nochmal seinen Anspruch. Dann gibt es ja auch Improvisations-Stand-Up-Comedy und so. Aber das ist für mich ist das so die reinste Form der Lustigkeit. So. Der Unterhaltung. Ja. Hast du in der Schule irgendwas in der Richtung gemacht? Nie irgendwas gemacht. Also ich habe... Das Einzige, was ich immer gemacht habe, war schnell oder spontan Gedichte schreiben für Geburtstage, für Abschiede, für Willkommenspartys oder irgendwas. Aber sonst nie was geschrieben, nie was vorgetragen. Ja. Und wie kam dann diese Geschichte dann drauf zu? Du sagst, hey, ich bewerbe mich jetzt beim Quatsch-Comedy-Club. Wie ist denn dieses Prozedere überhaupt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt da an die Tür da geklopft hast am Friedrichspalast, in diesem Seitenraum, hast gesagt, hallo, hier ist Cynic. Ja. Lass dich mal bitte mal rein, ja. Ich will hier ein bisschen ein paar cooles Zeug machen. Und Cynic gab es ja noch nicht. Ach so, okay. Also ich saß dann wirklich da und habe gedacht, okay, was machst du? Weil ich bin halt Einzelkind und ich will auch, frage ungern Leute nach irgendwas. Mhm. Und habe dann einfach geguckt für mich, okay, Quatsch Comedy Club, E-Mail-Adresse rausgesucht, angeschrieben, habe ich eine Antwort bekommen. Da habe ich nochmal geschrieben, was muss man machen, um euch aufzutreten. Da haben die mir geschrieben, was ich machen muss. Habe ich das erfüllt, habe ich das da hingeschickt. Da hat er gesagt, okay, das und das ist ein bisschen zu krass. Aber es ist schon ganz gut, wir würden dich halt einladen für März. Und das ist auch irgendwie 5 Monate hingewiesen noch. Und bin dann einfach so im Oktober dann nach Berlin gezogen für quasi für einen 5-Minuten-Auftritt im März. Okay, das ging jetzt alles unheimlich schnell. Ja. Das heißt, du hast jetzt angeschrieben, was für eine Antwort kam von denen als erstes Mal? Ich habe geschrieben, was muss man machen, um euch aufzutreten? Also so ganz mit diesem Einsatz. Hast gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne Stand-Up-Comedy machen. Was muss man erfüllen, um bei euch aufzutreten? Okay. Hat er mir zurückgeschrieben, man braucht, schick mir ein Video von einem 5-Minuten-Auftritt von dir. Habe ich ihm geschrieben, ich habe keinen Auftritt. Er meinte, ja, dann film dich selber. Da habe ich mir so eine Sony Cybershot geholt, eine kleine Kamera auf den Fernseher gestellt, mich selber aufgenommen, mich selber auch verflucht, weil ich mich halt das erste Mal habe reden, hören und sehen. Ja, so, ne? Das ist was ganz anderes. Hab dann super viele Anläufe gebraucht. Material war nicht so das Problem. Hab dann auch da erst angefangen, Sachen zu schreiben. Okay, was war denn, als du jetzt angefangen hast, diese Kamera da drauf zu stellen, wo warst du gerade, was hast du dann für ein Konzept dahinter gehabt? Weil ich denke, die Leute vom Quatsch Comedy Club dachten so, ey, da ist jetzt einer, der bewirbt sich, der macht schon seit 200 Jahren Stand-Up-Comedy und schneidet so sein Best-of zusammen und schickt es dann dahin. Ja. Und jetzt kamst du quasi mit nichts. Aber ich hab ja auch so angefangen. Ich habe ja gesagt, ich hab noch keinen Auftritt. Achso, das hast du denn auch explizit geschrieben? Habe ich so geschrieben und da haben die gesagt, ja, dann film dich einfach selber bei irgendwas, bei dem, was du geschrieben hast. Okay. Dann habe ich das halt gemacht vor so einem ganz hässlichen Vorhang und mit hier Klimaanlage hat geblasen und alles. Ganz schlimmes Video, aber trotzdem fanden die das wohl irgendwie vom Material her gut genug, dass sie mich halt eingeladen haben zu dieser Talentschmiede. Dann. Was hast du da aufgenommen? Was ging's da inhaltlich? Oh, was ging's denn da? Ein Ding ist so ein Sängerstreit, heißt das Bit. Da geht's um, dass Frauen nicht immun sind gegen schöne Stimmen und schöne Texte. Das heißt, eine Frau macht dem Sänger übelste Vorwürfe und er argumentiert halt mit Singparts, so bis sie am Ende halt sagt, okay, gut, ich gebe auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du beide Personen gespielt? Ja, ja. Und dich verkleidet? Nee, überhaupt nicht. Ich gucke einmal nach links, einmal nach rechts, Mimik-Gestik halt ändern, Stimmlage ändern und dann geht das. Also funktioniert super auf der Bühne. Und wie bist du auf die Idee gekommen, genau das aufzuschreiben und das zu machen? Hätte das auch was anderes sein können, irgendwas rumblödeln? Ja. Nee, ich habe mir, ich bin Xavier Naidoo-Fan, mein Lieblingslied von ihm halt genommen für diesen Sketch. Welcher ist das? Führ mich ans Licht. Okay. Genau. Und ich habe lange in Mannheim gewohnt, darum bin ich da mit so einem dann weißt du ja Bescheid. Genau. Ja, und dann haben wir, den Prozess kann ich dir auch nicht sagen. Also ich fand es halt schön, habe halt irgendwann den Gedanken gehabt, okay, ey, wenn eine Sänger, genau, jetzt weiß ich wieder. Justin Timberlake hat einen Auftritt gehabt bei der Victoria's Secret Show. Kenne ich, ja. Hat er gesungen, ne? Ja. Und da denkst du ja so, ey, der ist doch umgeben von Models und die ganze Welt liebt den. Und da dachte ich mir so, weißt du was, ey, Sänger müssen nicht diskutieren. So, das war der erste Grundgedanke. Sänger müssen sich mit niemandem streiten. Weil wenn du so eine schöne Stimme hast, kannst du machen, was du willst. Und da wollte ich erstmal, habe ich das erstmal so gehabt, dass Justin das ist, dann habe ich es auf Kevin Naido gemacht, weil die Leute das Lied kennen und deutsch ist. Und so kam dann das Bit zustande. Okay, wie lang? Also der Clip ging dann 5 Minuten? Das ist nur eine Minute ein Stück gewesen von 5-6 Minuten. Okay, das heißt, das war so quasi ein Part, was du gemacht hast? Genau, ein Bit. Ein Bit, okay. Mhm. Und dann hast du die, was waren die anderen Geschichten? Die anderen, das war ein ganz dreckiger Witz, wo die auch meinten, nee, das ist für einen Einstieg ist das ein bisschen zu derb. Was war denn der Witz? Das ist noch kein richtiger Witz, das ist halt so, dass dumme Fragen mich aufregen und letztens kommt eine Freundin zu mir und sagt so, soll ich ihn einfach so sprechen, wie ich ihn auf der Bühne spreche? Ja klar, natürlich. Okay, also da kommt eine Freundin zu mir und apropos dumme Fragen, da kam eine Freundin zu mir und sagt so, du Samuel, ich habe mal eine Frage, ja? Ich sage so, ja, alles gut. Aber die ist so ein bisschen sexuell, so ein bisschen ekelhaft, sexuell. Ich sage so, ja, komm, hau rein. Also wenn ein Mann bei der Frau zwischen Anus und Vagina leckt, stimmt das, dass das so ein bisschen schmecken soll wie Lachssuppe? Ich gucke die so an und denke mir, das ist eine Unverschämtheit. Wie kommt ihr dazu, mich sowas zu fragen? Ich hab meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal Lachssuppe gegessen. Das ist dann halt die Pointe. Okay. Deswegen, man muss den dann nur ein bisschen rauszögern. Das Ding ist jetzt anders als auf der Bühne. Aber das war halt das Ding. Und da meinten die so, nee, wenn du mit dem Ding anfängst, ist ein bisschen... Bisschen unter der Gürtellinie. Aber dann mittlerweile habe ich ihn auch schon da gebracht. Und der kam auch super. Nur halt nicht am Anfang, sondern am Ende. Am Ende, okay. Ja, zur Steigerung. Und die anderen Sachen war so... Ein Ding heißt Kanackenstreit. Das war auch noch so ein... junge Ausländer sich um ganz laut und ganz krass um Sachen streiten, die eigentlich voll uninteressant sind. So. Zum Beispiel, was war das? Hab das dann aufgebaut, halt so, dass die sich gegenüberstehen und übelst beschimpfen und am Ende stehen die halt vor McDonald's vor der Kasse, machen übelst Palaver und der ganze Laden rastet aus und dann geht halt die Stimmung runter und sagt so, bei dem McChicken-Menü ist jetzt eine mittlere Pommes oder eine kleine, so. Aber da vorher ist halt, das Lustige ist halt, wie die beiden Kanaken sich halt wirklich gegenseitig... Okay. Ja. Beschimpfen und darunter machen, okay. Genau. Und dann quasi aus diesem Trubel einfach so eine ganze. Genau, du baust es auf, bis mit allem, bis der Blitz trifft mich, wir sind Familie, scheiß mal auf Familie, wenn das jetzt gelogen ist, bam, bam, bam, bam, bam. Kurze Frage, wenn jetzt. Und dann kommt halt dieses, der Abfall ist halt dieses Lustige. Okay, okay. Was war das vierte? Was war denn das vierte? Das ist schon so lange her. Gut, was waren das jetzt? Also wann bist du nach Berlin gezogen? Das waren ja die ersten Sachen, die ich jemals geschrieben habe. Das war im Sommer 2013. Okay, das sind jetzt 3 Jahre. Ja. Und davon benutze ich ja nicht mehr alles. Habe ich ja nur noch 2 Sachen, davon benutze ich ja noch. Das andere war, glaube ich, so eine Alltagskonferenz. Da habe ich so eine Bundesliga-Konferenz auf halt den Alltag übertragen. Okay. Mit halt so Stadienwechsel und keine Ahnung, hier Tomatensuppe wird im Real gekauft und wir müssen jetzt live dahinschalten, so irgendwie sowas. Okay. Aber auch verworfen. Auch verworfen. Ja. Und dann, was war dann das fünfte, was du noch gemacht hast auf dieser fünfte Take sozusagen? Nee, das waren glaube ich nur 4 Dinger. Es geht ja nicht immer als 1 Minute. Manchmal ist 1 Minute, manchmal ist 1,5, meins ist 2,5. Deswegen. Mhm. Also insgesamt waren es dann 5-6 Minuten. Okay. Das hat, glaube ich, 4 Bits waren das. Okay. Das hast du dann eingeschickt und dann hatten sie gesagt, dieses eine ist ein bisschen krass, also brauchst du mit. Damit darfst du nicht anfangen, aber wir finden das gut genug und wir würden dich dann gerne zur Quatsch Comedy Club Talentschmiede einladen. Mhm. Dieses Jahr sind wir schon zu, aber so Februar, März müsste klappen. Was ist denn diese Talentschmiede? Das ist genau das, wie das Wort auch sagt. Da sind Comedians, die noch keinen Durchbruch geschafft haben oder wirklich gerade anfangen. Aber wie gesagt, man kann nicht jeder auf die Bühne, sondern du musst halt vorher dein Material da einschicken. Ja. Dann sind halt 10 Leute. Ist immer einmal im Monat, am ersten Freitag, glaube ich. Mhm. Sind halt 10 Talente da. Die Zuschauer wählen per Klatschen halt die ersten 3 weiter. Mhm. Wenn du 3 mal weiter bist, bist du halt im Jahresfinale. Okay. Genau. Also so eine Art Castingshow. Ja, ist halt ohne... Nee, du wirst nicht richtig gecastet, weil es ist ohne Fernsehen und am Ende winkt jetzt nicht irgendwie ein Vertrag oder so. Mhm. Es ist einfach nur so ein Turnier, ein Wettbewerb halt. Okay, ein Wettbewerb. Mhm. Und als du da zu dieser Show eingeladen warst, wie gesagt, warst du mit 9 anderen da. Mhm. Was waren das für Typen? Waren die alle im gleichen Alter? Nee, das ist ja das Geile bei Comedy. Also du hast 60-jährige Vögel, dann hast du 18-jährige Newcomer, dann hast du eine 40-jährige dreifache Mutter, dann hast du einen 28-jährigen Student. Du hast halt wirklich so der Querschnitt von der normalen Bevölkerung, den hast du halt auch als Comedian. Okay, und als du da hinkamst, wie muss man das vorstellen, da wird es eben gesagt, du musst um 18 Uhr da sein. Das Krasse ist ja, ich habe ja noch nie, da war ich schon bei Rapper Mittwoch, stimmt. Nee, aber auf jeden Fall, ich habe noch nie einen Soundcheck gehabt. Okay. Und da hast du halt vorher einen Soundcheck. Und da bin ich halt hingegangen und habe mich hingesetzt und weiß noch ganz genau, da hat er halt gefragt, wer geht als erster Soundcheck machen. Habe mich so versteckt, weil ich wollte erstmal gucken, wie die überhaupt das Mikrofon aus diesem Ständer rausziehen. Weil ich habe ja noch nie so einen Mikrofonständer vorher in der Hand gehabt. Okay. Und da haben die das vorher erklärt, hier musst du drücken, da musst du ziehen, weil das ist nicht ganz so easy. Und dann habe ich da meinen Soundcheck gemacht, war todesnervös und hatte da aber auch so ein, habe dann ein Ding vorgetragen, so ein Gedicht mit so einem Turning Point halt. Es startet als Liebesgedicht und endet darum, dass was der Mann für die Frau schreibt und endet aber so, dass der die halt übelst beleidigt. Und das habe ich denen zu krass gespielt. Die meinten so, das ist krass geschrieben. Meinten so, aber das kannst du nicht bringen, weil da checkt keiner den, das finden die nicht lustig, weil das ist zu, du spielst das zu ernst. Okay. So, da habe ich das halt rausgelassen. Das war da halt mein erster Soundcheck. Dann kommst du halt abends nochmal dahin, halt schick angezogen und sitzt dann da Backstage mit neuen zitternden Newcomern. Okay. Und wie viele Leute sind in deinem Publikum? Oh, das sind viele, ey. Das ist so die schönste Location auch. Ich glaube, 200 oder so, 150, 200. Also richtig schön unten mit den Tischen, da richtig schön, wie bei Stand-Up-Comedy. Ja. Halt klassischen Tisch, einzeln alles mit schönen Stühlen, oben, wie heißen die nochmal hier? Empore. Ja. Genau, also richtig schön. Und dann du mit den anderen, also du hast den Soundtrack, wie lange, also der Soundtrack ging das, bist du dann geblieben, wie alle durchgegangen? Nee, weil die meisten kamen ja nicht aus Berlin, dass die meisten mussten da bleiben oder sind irgendwie in der Stadt rumgelaufen und ich habe immer das Glück, aber ich war jetzt mittlerweile 5-mal da, ich kann halt immer zwischen dem Soundcheck nochmal nach Hause fahren, mich nochmal konzentrieren, nochmal durchgehen und dann wieder dahin. Okay. Und dann war halt abends sozusagen die große Runde, schick angezogen, also warst dann wirklich dann Suit Up mit Krawatte. Ja, volle Kanne, ja. Auch so dein normales Arbeitsoutfit, also ist es so dein Outfit, in dem du dich wohlfühlst? Oder? Also das ist mein, am Anfang war es extremer als jetzt. Jetzt gehe ich auch schon mal mit Pulli auf die Bühne, aber ich will immer vernünftig aussehen auf jeden Fall. Ja. Da habe ich jetzt wirklich mit Weste und Sakko und Fliege und Schlips und hast nicht gesehen, weil ich wollte halt so auch, ich wollte einfach gut aussehen und da fühle ich mich auch sicherer. Okay. Also wenn ich demnächst auch, ich mache das so je nach Auftritt halt. Wenn es ein großer Auftritt, ein wichtiger Auftritt ist, dann ziehe ich mich auch schick an auf jeden Fall. So nach dem Motto, relaxed, you're dressed. Genau, ne? Genau. Alles easy. Okay. Genau. Cool. Okay, dann warst du also da jetzt da Backstage gesessen mit den anderen neun Jungs. Wer war zu dem Zeitpunkt noch da? Also sind von den neun Leuten, die zu dem Zeitpunkt da waren, auch andere Leute weitergekommen? Also hast du mit denen noch, also gibt es da noch Leute, die noch dabei sind? Ja, natürlich. Also was heißt noch dabei sind? Also mein Jahrgang war der Jahrgang mit, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber die sind in der Comedy-Szene, also die sind jetzt fertige Comedians, die gehen auf Tour. Okay. Der eine ist, keine Ahnung, also Salim Samatu heißt der eine. Salim Samatu. Ich schreibe das mal auf, dann die Shownotes auch. Genau. Samatu. Ja. Und der andere ist halt Vincent Pfefflin. Vincent Pfefflin, okay. Und wir waren so in einem Jahrgang, waren dann auch so, sind dann auch bis ins Finale alle durchgerutscht und haben da immer so unser Ding gemacht, haben uns gut verstanden und so. Und die Jungs haben halt richtig durchgezogen und die sind jetzt, also der Vincent hat dann den RTL Comedy Grand Prix im Fernsehen gewonnen. Mhm. Der ist, keine Ahnung, schon seit einem Jahr oder so auf Tour. Mhm. Und richtig geil. Und der Salim ist sogar so, dass der halt ein bisschen auf Englisch macht und auch die unfassbarsten Connections halt bis in die USA hat. Okay. Also da auch die großen Comedians und so alle kennengelernt hat. Und das ist krass. Und ab und zu sieht man sich mal. Den Vincent habe ich jetzt am Wochenende gesehen, wo der bei einem von meinen Dingern war. Mhm. Und den Salim habe ich, mit dem bin ich auch aufgetreten vor 2 Monaten irgendwie. Das ist alles so ein kleiner Kreis. Also wir drei von diesem Jahrgang war schon so. Und die beiden sind halt schon, wir sind jetzt, die leben davon. Okay. Ja, krass. Richtig geil. Und okay, dann war es der große Auftritt. Du gehst da auf die Bühne. Und was hast du dann gebracht? Also dieses Gedicht? Ja, das Gedicht durfte ich ja dann nicht. Ach, du durfst du nicht. Ja, okay. Genau. Also was hast du dann gebracht? Was war ich das dann? Ich hab dieses mit der Lachssuppe habe ich gemacht, aber am Ende halt erst. Mhm. Genau, ich hatte ein Ding, heißt es Michael Jackson in der Bäckerei, heißt das. Und dann habe ich halt so gesagt, wie das wäre, wenn Michael Jackson halt zum Bäcker rein, habst du die Moves nachgemacht und gucken, wie der so die Sachen bestellt und sich dabei dreht und so, dann Moonwalk machen. Und das war ein Ding. Und diesen Sängerstreit, der hatte ich dann direkt auch, den Kanackenstreit und halt am Ende dieses Ding, Lachssuppe, genau. Okay. Ja. Und das war dein erster Auftritt, großes Publikum, alle klatschen, alle fanden es geil, du erstmal alles entspannt hinter die Bühne und dann. Genau. Und am Ende ist dann, ich musste auch noch anfangen, okay, weil die Penner haben sich, glaube ich, gedacht, mittlerweile weiß ich, dass es ein gutes Zeichen ist, ne, weil die sich beim Soundcheck gedacht haben, okay, das ist Entertainment, mit dem können wir die Show anfangen, das ist gut. Ja. Und da habe ich dann, ich glaube, von 5 Mal habe ich, glaube ich, bestimmt 3, 4 Mal oder so angefangen. Und habe angefangen, das heißt, du bist dann schon mal easy going. Mein bester Freund war aus Düsseldorf da, der hat mir schnell so einen Weizen unsere Sektion da gebracht, dass ich erstmal chillen konnte. Dann sind andere 9 Leute aufgetreten, am Ende müssen alle auf die Bühne. Ja. Und dann macht Applaus für den. Und dann haben die so ein 2 Messgeräte, wo die die Dezibel messen, genau. Ja. Und am Ende wird dann halt verkündet, wer weiter ist. Ja. Okay. Und dann warst du mit dabei? Ja, genau. Also wie viel fallen dann beim ersten Mal noch? Also kommen 3 weiter. 3 weiter, okay. Genau. Du, Vincent und Salim waren dann praktisch die. Ich glaube, das ist ja so, wenn du einmal Dritter bist, kommst du noch ein drittes Mal und dann bist du fürs Jahresfinale safe. Okay. Aber wir sind nicht alle wir haben uns nicht alle beim ersten Mal da getroffen. Also der Vincent war, wo ich das erste Mal da war, schon als zum zweiten Mal da. Okay. Genau. Und der Salim kam, glaube ich, eine Show später oder so. Okay. Aber vorm Jahresfinale halt, die drei sind halt. Und wie ging es dann weiter? Also dann wusstest du erstmal, okay, bist gar nicht so scheiße, ja, die Leute wollen dich. Und wie geht es dann weiter mit der Talentschmiede? Kommen die auf dich mit zu? Das ist dann wirklich so einfach, ihr seid jetzt weiter und dann selber hast du dann nächsten Monat nochmal. Und dann bin ich wieder weitergekommen, da bin ich dann, glaube ich. Ganz langsam. Ja. Du bist auch mal ganz schnell. Mhm. Also das heißt, die fragen dich, ob du das nächste Mal wieder kommen möchtest. Nee, das ist von vornherein klar. Wenn du unter den ersten drei bist, musst du nächsten Monat wieder am ersten Freitag da wieder auftreten. Okay, aber mit neuen Sachen? Natürlich. Die haben gesagt, ihr könnt auch die alten Sachen machen, die euch am sichersten seid, aber ich habe immer neue Sachen geschrieben. Okay, was hast du dann dir überlegt? Du willst ja dich auch irgendwie als Comedian ja definieren. Ja, genau. Das heißt, da beginnt ja schon diese Definitionsphase. Was machst du? Welche Lücke, wo willst du da rein? Was war so der Gedanke? Es ist gar keine Lücke. Es ist einfach, also ich würde sagen, das ist einfach mein Humor. Okay. Also was ich lustig finde, finden zum Glück auch die meisten anderen Leute lustig, wenn ich das vernünftig erzähle. Mhm. Und man kann es auf jeden Fall nicht beschreiben. Man kann, wenn eine jetzt meine Sachen gesehen hast, du kannst nicht sagen, das ist hier nur das, nee, danke dir, das ist hier nur das, das ist das, das ist, der macht das, sondern wenn du so eine Show gesehen hast, musst du halt anfangen zu beschreiben, du musst sagen, was soll ich dir sagen, der hat gedichtet, gesungen, der hat Schwule nachgemacht, der hat Kanaken nachgemacht, der hat sich selber abgezogen, der hat was gegen Dicke gesagt, der hat so zwischenmenschliche Kleinigkeiten der hat so ein Ding gehabt, wo es nur um so ein Atmen ging. Das kann ich dir nicht erklären, musst du sehen, aber war geil. So, okay. Das hoffe ich halt so, dass das. Und dann hast du dann angefangen, einfach wieder Gags zu schreiben. Genau. Und was war so deine Inspiration? Wo sagst du, okay, warum machst du genau diesen Gag? Wie kam das? Das sind Sachen, die ich feiere. Also wenn ich zum Beispiel, du setzt dich ja nicht hin und denkst dir so, okay, jetzt muss was Lustiges kommen. Mhm. Sondern du machst dir so Notizen im Handy oder denkst dir so, ah, das war lustig und dann kann man das irgendwie, oder du hast generell, man ist ja, also die meisten Comedians, glaube ich, sind krasse Kopfmenschen. Das heißt, ich laufe zum Beispiel nur denkend durch die Gegend, also ist schon nicht mehr gesund, glaube ich. Also Kopf abschalten geht nicht, man macht sich über jede, man guckt alles, man beobachtet alles, man achtet auf jede Kleinigkeit. So fahre ich aber vorher auch schon, aber hatte halt kein Ventil, das irgendwie aufzuschreiben und irgendwie schön weiterzugeben, zu erzählen halt. Und jetzt schreibst du ja auf, keine Ahnung, mach mal ein Beispiel. Du läufst jetzt irgendwie über eine Ampel und siehst da eine Situation, die passiert, oder? Lass mich überlegen, genau, zum Beispiel. Beschreib mir den Weg, als du jetzt hierher gekommen bist. Was ist da dir durch den Kopf gegangen? Also ich bin hier hingekommen, ich bin in die Bahn eingestiegen, da kam direkt einer in der U-Bahn und meinte, hey, Cynic, können wir ein Foto machen? Ach so. Pass auf, super geil, dass du das fragst, stimmt, hätte ich sonst vergessen. Da kam mir halt, meinte ich so, weil ich hasse Selfies, ich mache keine Selfies, ne? Das sieht behindert aus. Und dann meinte ich so, ich mache aber keine Selfies, jemand anderes muss machen. Mhm. Da kam so ein Typ runter, meinte er so, kannst du von uns ein Foto machen? Meinte er, ja, ja. Hat er so geklickt, meinte er so, ist schwarz, hat er die Kappe nicht runtergemacht. Ne? Da wollte er die Kappe hochmachen, ist ihm das Handy hingefallen. Von dem Typ denn? Von dem Fremden quasi, dem, der mit mir das Foto machen wollte. Ja. Ne? Lag da der Akku auf dem Boden und alles und so, Handy war ein Riss drin und meine Bahn kam gerade. Das heißt, der hat kein Foto bekommen, steht einfach mit einem kaputten Handy da und muss dann wieder die Rolltreppe hochfahren. Okay. Scheiße, dann saß ich in der U-Bahn und mittlerweile ist ja wirklich, man guckt halt immer so, ich gucke immer Leute an und wenn ich merke, die gucken mich auch an, mittlerweile weiß man halt, okay, wie sehen die Leute aus, die dich von YouTube halt kennen, von diesen Battle Rap. Ach so, echt? Ja. Okay. Und genau, dann bin ich hier umgestiegen, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch einen ganz gepflegten, schwulen Halbschwarzen gesehen, der so voll übertrieben mit so einem Headset-mäßig ganz laut telefoniert hat auf der Straße. Mhm. Dann bin ich die Straße lang gelaufen, hab noch so ein Pärchen gesehen, was im Restaurant saß, obwohl es eigentlich voll diesig draußen war, aber die haben sich, glaube ich, so ein bisschen gestritten. Dann war ich auch schon bei deiner Hausnummer, was übrigens super lange gedauert hat, weil ich glaube, es gibt einfach 18 Mal die Hausnummer 70, Alter, von A bis H durch. Ne, was ist das? Okay, du bist also, von welcher Seite bist du gekommen? Von der Schönhauser. Okay, ist mir nie aufgefallen, ganz ehrlich gesagt. Ja, es gibt 70 A, B, C, du denkst, das kann aber nicht wahr sein. Es fängt mit 74 an und du brauchst dann einfach nochmal so zwei Blöcke, bis du bei 64 bist. Okay. Ja, da bin ich hier in den Hauseingang reingekommen, hab das Schild erstmal gesehen, sah aus wie so ein, was steht da nochmal drauf? Leicht und Faust, sieht aus wie so eine Anwaltskanzlei. Genau. Ja. Und dann, schöner Innenhof, dann habe ich dich da gesehen. Ja, und dann hast du mir eine Führung gegeben und jetzt sitzen wir hier. Genau. Okay, und das sind jetzt so diese Sachen, die da im Kopf sind. Raus kann vielleicht irgendwann mal Geschichte entstehen oder ein Gag. Oder? Nee, aber zum Beispiel du, ich bin ja, muss ich jetzt ehrlich sein, ich kenne dich nicht. Ja. Und ich mache das sowieso bei jedem, den ich kenne oder so, immer einmal von Kopf bis Fuß checken oder was hat der für einen Habitus oder so, wie redet der, was hat der für eine Gestik, für eine Mimik. Und da kann ich von den Sachen, so wie du dich bewegst und wie du redest, kann man auf jeden Fall so zwei, drei Sachen, es wird nicht um dich gehen, aber wenn man so andere Leute nachmacht, so sagt, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die könnte man da mit in so eine Parodie mit einbauen. Okay, jetzt raus in der Sprache. Was ist zum Beispiel, was bei mir jetzt so dir signifikant aufgefallen ist? Ja, du hast, bewegst dich super viel. Ja. Ne? Also während, also dieses hier, dieses Arme verschränken, da muss man so, dieses, das zum Beispiel kann man in so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person nachmachst, die so ein bisschen hektisch ist oder die irgendwas ganz Wichtiges erklären will, kann man diese Bewegung geil mit einbauen auf jeden Fall. So, solche Kleinigkeiten. Halt. Okay. Ja. Cool. Ja, ich bin so ein bisschen, das stimmt schon, das werden ja auch Leute bestätigen, die mit mir einfach zusammentun. Ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch und ich bin auch, wenn ich Leuten was erkläre oder wenn ich was präsentiere, das jedes Mal, das macht mein Chef jedes Mal, weil ich bin ein Typ, ich mache 3 Kringel auf eine Folie und daran mache ich meine Präsentation. Dann kann ich ein Thema 3 Stunden erzählen oder in 3,5 Minuten. Bei mir auf den Folien ist kein Content, also wenig Content, sag ich mal so. Ich bin nicht der Präsentator, der sagt, ich lese jede Zeile von der Folie ab, sondern ich bin, die Präsentation bin immer ich und nicht die Slides. Ja. Gell? Ja. Und kommt auch vielleicht daher, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ich habe so ein bisschen vielleicht einen gemeinsamen Weg mit dir. Ich habe auch früher Theater gespielt, ganz viel Theater gespielt und ich habe auch in der Schule Theater gespielt, das hat mich interessiert und all die Jahre und dann bin ich irgendwann mit so einem Jugendtheater am Nationaltheater Mannheim gekommen und habe da was gemacht und dann hat mir das aber nicht so gefallen, dann war ich jetzt auch so einem kleinen Spartentheater, das nennt sich Tech 7 in Mannheim, ist auch im Quadrat, T7, was Mannheim kennst du von der Stadt her? Ja, ich kenne Mannheim, aber ich war noch nie da. Okay, Mannheim ist aufgebaut, also es gibt einen Stadtring, einen inneren und einen äußeren und innen drin, in der Innenstadt sozusagen, gibt es keine Straßen, es gibt Quadrate, es ist eine Quadratstadt. Boah, du schweifst übelst ab, Alter. Worauf wolltest du jetzt hinaus? Wir kommen gleich nochmal zurück. Ja. Entspann dich. Willst du noch ein Bier haben? Ja, ich nehme noch einen Radler. Komm, ich will noch mal ein Bier. Getränkeversorgung ist ja immer hier sehr gut. Dementsprechend ist kein Thema. Ja, auf jeden Fall Mannheim, Quadratstadt. Und da gibt es halt irgendwie das Quadrat T7. Und da gibt es halt das Theater TIC7. Und da habe ich genauso wie du mit so ein bisschen Stand-Up-Comedy gemacht. Und wie meinst du das? Ja, erzähl ich dir gleich. Improvisation, oder? Ja, Improvisation, ganz, ganz stark. Ach, du liebe Güte. Genau, ach du liebe Güte. Meistens war es so, ein Stück, ein Part von uns war der, wir saßen im Publikum, Tick 7 passen vielleicht so 40 Leute rein, sag ich mal. Sitzen so im Publikum, waren zu viert, 2 Jungs, 2 Mädels und sitzen im Publikum und irgendwie soll es um 8 Uhr losgehen. Ja, und dann ist halt 8 Uhr und nichts passiert. Dann merkst du halt so, die Kollegin von mir sprach dann, sie saß dann irgendwie so schräg hinter mir, sprach dann irgendwie den Nachbar rechts und links an, sagt, ey, du Kotzen hier, weißt du, 8 Uhr soll's losgehen, nichts passiert hier, gell? Das ist schon eingebaut, ja. Genau, und dann haben wir halt dann, wurde es halt aus dieser Gesprächssituation halt sozusagen das. Das dann auf die Bühne. Genau, wir sind dann auf die Bühne und haben noch die Leute probiert noch mitzuziehen. Haben die Leute das gefeiert? Ja, fanden es gut, weil die waren es halt, das war halt dieser Aha-Effekt für die, gell? Naja. Jetzt pöbelt da irgendjemand in den eigenen Reihen rum, dass es hier nicht losgeht, gell? Und ich wäre zum Beispiel, ich glaube, ich wäre dann der Erste gewesen, der gesagt hat, okay, das ist ganz klar gestaged. Das ist auf jeden Fall, okay. So immer misstrauisch, immer über, also. Und das war, aber das ist eine coole Idee. Haben wir so gemacht und dann, halt dann irgendwann auf die Bühne und so und das ist halt noch, das Schöne war immer die Eigendynamik, die sich entwickelt hatte. Teilweise hast du natürlich dann Zuschauer gehabt, die sagten, gleich los, gell? Klar. Und andere sind irgendwie so high-tempered, stehen auch auf und sagen, das kann nicht sein, wenn wir Geld zurückhaben. Und wie so ein Experiment, Genau, passiert dir nichts. Und es war eigentlich ganz gut. Zurückzukommen, jetzt wie ich den Bogen erspanne, ist relativ einfach. Du sagtest, wir waren stehen geblieben bei Sachen schreiben und verschiedene Dinge, die du erlebst und die notierst. Also bist du so frei, dass du das alles dass du alle deine Gags und Co. einfach machen kannst, wie du möchtest, auch die verschiedenen Sparten daraus? Oder wird es irgendwann so sein, wie bei anderen Comedians? Nee. Es gibt halt einmal die Rolle X, einmal die Rolle Y und einmal so. Also der, klar, ich weiß nicht, ob es von jedem, ich habe auch mit Vincent darüber gesprochen, weil er halt auch so meint, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber es ist halt so, klar, wie bei Musik, wie bei Sport, der Sport ist nicht unbedingt, aber Musik und Film oder was, irgendwann, wenn es kommerziell erfolgreich wird, wird man halt, wollen die Leute gern einen Stempel drauf machen oder genau, sagen, irgendwie das eine ist Sparte haben, genau. Samuel Style. Genau. Aber so Leute wie Oliver Pollack zum Beispiel, mit dem habe ich auch drüber geredet, Er hat halt so lange sein Ding durchgezogen, was wirklich freaky ist, gut, strange, aber so lange durchgezogen, bis halt wirklich genug Leute da waren, die gesagt haben, ich feiere das. Mhm. Und genau so möchte ich das auch machen. Okay. Es wird, ist nicht so edgy wie bei ihm jetzt zum Beispiel, aber es ist auch nicht, habe ich auch schon gemerkt, in gewissen Reaktionen so, es ist nicht komplett voll massenkompatibel, so mit diesen ganz weichgespülten, seichten Sachen. Aber gibt auf jeden Fall dafür keine Sparte. Okay. Ja. Du willst quasi. Ich mache alles, was ich möchte, und bis jetzt hat's alles wunderbar funktioniert, und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch wenn es mal irgendwann größer wird. Okay. Das heißt, du warst jetzt in diesem Finale mit dabei. Mhm. Wie ist dann dieser Übergang? Also jetzt hast du diese Sendung gemacht, die Leute haben dich gefeiert, alles war super. Mhm. Wie kommt jetzt dieser Übergang ins Anführungszeichen professionelle? Ja. Also ich muss ja sagen, da bin ich ja noch gar nicht. Achso, du bist. Nee, okay. Also ich bin ja nicht hauptberuflich Comedian. Achso, das wusste ich nicht, keine Ahnung. Achso, nee. Also ich gehe noch arbeiten, und deswegen, also ich habe, das ist da ausgeblieben. Ich war im Jahresfinale, habe alles gut gemacht, ich hatte auch Auftritte, die wirklich Killer waren, mhm, aber von guten Leuten und so cooles Feedback bekommen. Aber ich muss dazu sagen, ob das jetzt nicht krass genug war oder. Ich bin zum Beispiel auch kein Connector. Ne? Also ich rede ungern mit Leuten, wo ich mir denke, hast du nicht so Lust drauf. Egal, ob die vielleicht voll wichtig fürs Business so sind. Okay. Aber nur weil jetzt, keine Ahnung, irgendjemand da eine eigene Show hat oder dich mit einem Anruf irgendwie ein geiles Format bringen könnte, muss ich ja nicht zwangsläufig jetzt mit dem reden oder versuchen, irgendwie sympathisch oder gut zu sein da. Okay. Da kam von denen auch gar nichts, und ich glaube, ich war auch einer der einzigen, die dann auch nach nicht in dieser Mixed-Show, die dann auch bezahlt wird, irgendwie engagiert wurde. Mhm. Das heißt, ich habe dann erstmal, wie war das, Jahresfinale, Sommer, genau. Und das nächste Mal Comedy ist dann, genau, das, also bezahlte Auftritte habe ich wirklich erst seit letztes Jahr Oktober oder so. Also dazwischen habe ich ja dann, Battle Rap ist ja dann durch die Decke gegangen, und ja, und dann, also seit nicht mal einem Jahr werde ich jetzt gebucht und bekomme, habe halt meine Gagen für meine Auftritte, mhm, und ja. Und wer bucht dich jetzt? Also in welchem Kontext bist du da jetzt irgendwie, in diesem Quatsch-Comedy-Kontext nein. Im Portfolio? Läuft das irgendwie über Agenturen? Nee, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, Quatsch, ich habe keine Agentur, ich mache alles selber. Ich habe ja auch eine, so wie ich die Battle-Rap-Künstlerseite habe, habe ich ja auch eine Comedy-Künstlerseite mit demselben Namen. Mhm. Und da im Nachrichtenfach, also schreiben meine Veranstalter an. Mhm. Oder Leute, die halt selber in so einer Booking-Agentur auch sind. Mhm. Ja, und dann kriegst du da deine Auftritte. Wie machst du auf dich aufmerksam? Gar nicht. Gar nicht? Nee, also was Stand-Up-Comedy geht, habe ich wenig mediale Präsenz, also so, YouTube und Konsorten, wie ist nochmal der Begriff dafür? Also, keine Ahnung, Internetpräsenz nennen wir es mal. Ist auf jeden Fall eine niedrige Frequenz bei den Comedy-Sachen. Ich habe ein paar Sketche, ein paar Auftritte. Die Leute sagen auch immer, warum sieht man nichts? Aber ich habe zu Hause viele Sachen, aber ich will die halt nicht online stellen, weil ich will nicht, dass die Leute die Sachen schon kennen. Okay. Ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber ich habe halt so wirklich den Traum, dass es, lass es ein halbes Jahr sein oder so. Man schiebt die Sachen auch immer dahinter, weil es mit dem Battle Rap auch so viel ist und andere Projekte noch da sind. Aber ich will halt, das erste Stunden-Special, erste Solo-Programm soll halt wirklich direkt knallen, und die Leute sollen es nicht alle schon kennen. Mhm. Und ich habe dann wirklich auch vor, das dann irgendwie richtig rauszubringen. Okay. Genau. Das heißt, du machst auch momentan keine so Snippets als Appetit haben, die du mal reinschmeißen sagst. Nein. So ist Samuel als Comedy-Mensch. Nee. Also deswegen, die Leute suchen, und man sieht ja auch bei Google, dass sie das eingeben und wirklich suchen, aber man findet 4, 5 Sachen, ein paar Artikel, so ein Podcast, aber also von dem 50 Minuten Material, die ich habe, sehen die Leute vielleicht 7 oder so. Okay. Ach, ja. Also bewahrst du noch ein bisschen. Ich bewahre mir das, weil ich will in Berlin mein Solo aufführen, in Düsseldorf mein Solo aufführen, und habe keine Lust, dass die Leute dann das alles schon kennen. Ich meine, die so 100 Leute, 50 bis 100 Leute kriege ich egal wo immer zusammen. Mhm. Ne? Und deswegen brauche ich jetzt nicht verkrampft auf YouTube hier, da, meine Likes da bei Comedy aufbauen und so, dass ich sicherstelle, dass die Leute kommen. Mhm. Sondern ich mache halt diese Specials will ich halt machen, dieses Solo-Programm. Und und will den Leuten dann halt was zeigen, was sie noch nicht kennen. Was ist, hast du dafür im Kopf bei dir so eine Timeframe? Sagst du, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Auftritte über die Booking-Agenturen und mache noch ein paar Geschichten, und irgendwann gibt es so einen Zeitpunkt X, wo ich sage, jetzt habe ich so ein Potpourri zusammen und jetzt möchte ich gerne an die rausgehen. Also ich habe mir da keine Deadline gesetzt. Ich weiß aber, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch in Düsseldorf so 30 Minuten, was schon viel ist, in meiner alten Location, wo ich mal gearbeitet habe, spielen werde. und auch in der und auch bis November, Dezember einmal in Berlin auch 40, 50 Minuten machen werden. Okay. Ja. Und deine alte Location, was heißt das? Das ist die Hausbar in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Altstadt. Das kenn ist ein, ich ja. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Restaurant und Bar. Und ich bin mit dem Besitzer halt immer noch cool und mit dem Betriebsleiter da. Mhm. Und die haben da mittlerweile, haben die da öfter mal so was dir auch gefallen würde, bestimmt irgendwelche Pianisten oder Gitarristen, weil die haben da so eine kleine Bühne aufgebaut und so, haben also alles dafür so Live-Nummern und ja, und Düsseldorf ist sowieso, ist ja meine, ich wohne ja da, der Laden wird ja auf jeden Fall rammelvoll. Dann. Okay. Ja. Und cool, das heißt, da ist dann für dich so der Durchbruch in deiner Homebase sozusagen? Ja, nicht mal Durchbruch, weil die wissen ja sowieso, die kennen ja alle diese Battle-Rap-Nummer schon. Okay. Ne, das Ziel ist dann einfach nur, dass das dann auch auf selbe Level irgendwann. Auf selbe Level zu kriegen, okay. Und in Berlin, wo willst du es da machen? Ja, auch im Laden, wo ich arbeite. Ich arbeite in einem Café hier im Prenzlauer Berg. Okay, yes. Das ist ein super Kaffeeschneiderei heißt das. Kaffeeschneiderei. Ja, okay. Super schnuckeliges Ding, so ein Nachbarschaftsding halt. Sehr, sehr schön. Und da ist halt ist halt super klein. Da passen, glaube ich, 30 Leute rein. Mhm. Aber du weißt ja selber, kennst ja vom Theater wahrscheinlich, wenn es ganz eng ist dann ist es super geil. Also das, genau. Und das wollen wir da auch machen, genau. Okay, und dieses Jahr noch? Ja, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Du musst auf jeden Fall Bescheid sagen, dass wir da, dass ich da auf jeden Fall vorbeikomme. Würde mich echt interessieren. Ja. Jetzt angenommen, also der noch zurück zum Kommen zu dem zum Vincent und zum Salim, die sind, weil du schon sagtest, die sind jetzt schon Solo-Comedy-Künstler, also genau. Die haben quasi den Durchbruch geschafft. Mhm. Sind die beim Quatsch Comedy Club angestellt? Wie muss das also die haben da die, also der Vincent hat mit Wehen in Fahren die Talentschmiede da gewonnen. Mhm. Da kamen natürlich Leute auf den zu. Klar. Dann haben die gesagt, hör mal zu. Wie sieht es mit Material aus? Ich glaube, der hatte gar nicht so viel Material. Der hatte wenig Material, aber das war halt Killer. Mhm. Aber du brauchst ja eine Stunde, mehr als eine Stunde, die du halt im Solo irgendwann spielen musst. Ja. Ne? Hat zu wenig Material gehabt, glaube ich. Und dann haben die ihn eingeladen. Das nächste nach dem Quatsch Comedy Club ist halt der RTL Comedy Grand Prix. Okay. Da kommst du halt dann rein. Und den hat der auch mit wehenden Fahnen sowas von glasklar gewonnen. Mhm. Und danach ist halt wirklich so, dann bist du im Fernsehen. Der war bei TV Total, da gab es TV Total noch, was das ultimative Sprungbrett war. Mhm. Dann gehst du von 2000 Likes auf einmal auf 20.000 Likes, hast auf einmal eine Fanbase und kannst direkt eine Tour machen. Okay. Also dann bist du einfach auf einen Schlag quasi so wirklich gemacht, bist du fertig und bist dann hauptberuflich Comedian. Okay. Und der Salim hat dann ein Jahr später gewonnen, den RTL Comedy Grand Prix. Genau. Jetzt hängst du quasi hinterher. Jetzt hänge ich quasi hinterher, genau. Aber ich habe mir das andere halt aufgebaut. Ne? Es ist nicht das, womit ich am Ende meinen Lebensunterhalt verdienen will, aber also mehr in dem anderen, was ich halt mache, Battle Rap halt zu machen, mehr geht halt nicht. Komm mal gleich. Das passt schon ganz gut. Ich bin da auch geduldig, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall genauso wird. Okay. Genau, Comedian. Das heißt, du bist jetzt quasi so in der Starting-Phase. Das heißt, du nimmst jetzt langsam Aufwind auf. Und genau, ich habe jetzt zum Beispiel für mich ein Riesenerfolg ist, Oliver Pollack hat eine eigene Show in Berlin am Schlesischen Tor in der Baumhausbar. Mhm. Creepy Comedy Club heißt das. Okay. Da war jetzt letztens auch Sumunchu da und also sind schon sind alles etablierte Leute. Mhm. Ne, also ich bin jetzt seit nicht mal einem Jahr werde ich dafür bezahlt und ich war, glaube ich, immer noch keine 50 Mal auf einer Bühne. Okay. Was ein normaler Comedian innerhalb von 2 Monaten macht. Echt? Ja. Ich mach's halt super selten. Ich habe halt wirklich nur die Sachen gemacht, wie gesagt, Einzelkind. Ja. Ich hab halt mein Material wirklich nicht auf diesen Open Mics geübt, sondern Quatsch, Comedy Club Talentschmiede. Bei Nightwash war ich beim Talent Award und bin da mit Material hingegangen, was ich vorher nirgendwo geübt hatte. Ich habe es nur zu Hause geübt, für gut befunden, bin da hingegangen. So, das zum Thema, das ein bisschen unorthodox so. Ja. Aber ich halte das so für richtig und so mache ich das einfach. Ja, Erfolg gibt ja auch recht, oder? Ja, bis jetzt ist es wirklich gut gelaufen, aber. Das ist halt auch zur Frage, dass man sich fragt, ja, aber wenn das und das so gut läuft, warum bist du noch nicht da und da? Nee, das passt schon alles. Ich habe keine hohe Frequenz an Auftritten. Jetzt am Wochenende habe ich 2 an einem Tag gehabt. Hab mich ein Kollege überredet zu 2 Open Mics. Okay. War sehr, sehr gut, weil ich hatte neue 7 Minuten, die ich probieren wollte. Wo war das? Das eine war im Kukabura. Was ist das denn? Das ist ein extra Comedy-Club, Alter. Das ist in Schönhauser Straße. Hier in der Ecke da unten, also Richtung Torstraße? Lass mich überlegen, ich kenne mich hier super schlecht aus. Auf jeden Fall sind wir mit der U-Bahn gefahren von hier Eberswalder bis Senefelder Platz, genau. Da ist das Ding an der Ecke, ja? Ja. Da stand ich schon ganz oft davor. Ja. Und hat mich gewundert, da steht ja auch Comedy Club. Ja, genau, ist ein extra Comedy Club, genau. Und die haben sonntags halt immer Open Mic. Okay. Aber es ist nicht Open Mic, sondern du musst halt wirklich dahin und dich halt eintragen. Also da kann nicht jeder einfach so spontan auf die Bühne. Mhm. Da waren wir, glaube ich, 13 Leute oder so. Und dann, ja, habe ich da mein Material getestet mit einem Kollegen zusammen und sind dann noch einen weitergefahren ins Opolov oder Omoltov, so ein russischer Name zu Chips und Joghurt. Das ist in Neukölln. Ja. Auch ein Open Mic, was immer sonntags ist. Und hab dann nochmal dasselbe Material halt vor anderem Publikum nochmal durchgegangen und das war super. Wie hat das Publikum, also war das Publikum unterschiedlich? Gibt es ja, verschiedene? Klar. Ja, natürlich. Erzähl mal, was ist da der Unterschied? Also wir haben jetzt auch so ein bisschen Klischee, Neukölln und Prenzlauer Berg. Ja. Aber so war es nicht. Nee? Nee. Also Neukölln, das Publikum, da sahen einfach nur, lass mich lügen, von 20 bis 40 so, alle easy going, keiner jetzt übertrieben aufgestylt, schön, alle saßen mit Bierchen, ist auch super liebevoll und gemütlich gemacht, richtig schönes Licht, geile Atmosphäre, einfach viel Liebe im Raum gewesen so, und Kookaburra hast schon gemerkt, okay, das mit Spotlight, du stehst auf einer richtigen Bühne, die Leute sitzen einzeln an Tischen, das ist so klassischer das Ganze, aber Publikum, also Material bei beiden gleich geil gezogen und die einen lachen aber ein bisschen anders als die und die anderen zeigen Sympathien ein bisschen anders als die, weil die Kookaburra waren ja halt auch ein bisschen gesetzter und ja, so kann man das. Das heißt also, in Berlin gibt es dafür auch eine richtig große Szene. Ja, in Berlin gibt es, deswegen bin ich ja hingezogen, es ist die größte Szene in Deutschland, das ist Mekka, was Bühnen angeht. Okay. Ja, gerade Stand-Up-Comedy, also es ist auch hier im Berliner, sage ich jetzt mal so Untergrund, entwickelt sich super viel und viele versuchen auch so ihr eigenes Ding zu machen, unabhängig von dem Rest von Deutschland so ein bisschen. Das ist so eine Berliner Comedy-Szene, und es gibt hier super viele gute, talentierte Leute, die da auch das Zeug dazu haben. Hast du es vorher gewusst, also als du dich mit Sachen beschäftigt hast? Also ich wusste, bevor ich den Quatsch Comedy Club angeschrieben habe, wusste ich, okay, wenn Bühne, dann geht ja nur Berlin. Okay. Und danach kommt dann halt Köln, aber Köln ist mir zu nah an Düsseldorf und ist schon gut. Also ich bin hier alleine hingekommen und für das, was ich mir da vorgenommen habe, ist das, glaube ich, besser gewesen. Okay. Ja. Und wusstest du auch, dass dann so viel passiert? Also hast du dir so Sachen auch mal angeguckt im Vorfeld? Nein, oder? Ich habe mir nie irgendwas angeguckt. Das erste Mal habe ich wirklich so einen Raum gesehen, auch im Friedrichstadtpalast da. Echt? Das klingt nicht sehr unkommerziell, aber irgendwie cool. Also, ich habe auch, mein bester Freund sagt auch immer zu, also der vor dem Auftritt sage ich so, ich bin voll nervös und so, sagt er, ja, mach dir keine Sorgen und so. Dann sitzt er da halt mit seinem Bierchen und lässt mich so meinen Auftritt machen, dann klappt das alles und danach kommt er, sagt er immer zu mir, weißt du, ey, was machst du da eigentlich? Das ist Amok, wie eiskalt standst du da? Du hast das noch nie gemacht und dann stehst du da und das klappt alles. Und das ist ja super oft schon so passiert, ne? Ja. Und er sagt dann auch immer so, es ist krank, so Risiko, krank, was du machst, so geil. Also der feiert das halt volle Kanne. Ja, ne? Einfach dieses Mindset, einfach sich zu denken, nö, ich brauche das nicht jemandem zeigen, wenn ich das für gut befinde, dann passt das auch. Mhm. Ist nicht Usus und ich werde es auch so nicht durchziehen können. Ich wollte gerade sagen, es geht halt irgendwann nicht mehr. Genau. Gell? Und bis jetzt fühle ich mich auf jeden Fall darin bestätigt. Aber das klingt ja auch, dass du eine gute Selbstreflexion hast. Plus, das ist ja nicht nur das, sondern dass du auch als in der Selbstreflexion als eigenständige Person, die quasi nochmal neben dran steht, das Ganze betrachtet. Genau, genau. Also es hört sich jetzt übelst behindert an, aber ich habe wirklich eine super Selbstreflexion. Also ich weiß, was ich kann, genau was ich nicht kann. Und ich weiß jetzt mittlerweile, wusste ich vorher nicht, ich bin einfach mit den Sachen auf die Bühne gegangen, wo ich meinte, dass wenn ich das bei jemand anders hören würde, würde ich es voll feiern. Mhm. Und das mache ich halt. Und ich habe voll Glück, dass es wirklich die Leute auch krass feiern. Und dass es mittlerweile auch so ist, dass man so eine kleine Handschrift auch hat und das einfach, also man macht, wenn du 30 Auftritte hast und 28 davon waren gut und 2 waren so mittelmäßig, dann heißt das, dass du lustig bist, dass genau. du gut bist. Ja, das ist eine absolut gute Quote. Ja. Also du hast natürlich bei so einem, das ist ja so ein Stück weit so Stand-Up-Comedy auf solchen Bühnen, ist es ja auch ein Stück weit so, ich treib mal das Schwein auf die Bühne und dann tanz jetzt, gell? Ja, genau. Du musst, die Leute sitzen da, haben gezahlt, genau. Die Arme zusammen, so jetzt. Und dann so, jetzt komm, genau. Genau. Ja, hüpf und spring. Ja, und genau das mache ich. Okay. Genau das mache ich. Ich springe nicht so, wie die sich das vorstellen, aber ich springe so, dass sie es trotzdem, dass sie immer noch sagen, okay, war ein Sprung. Bist ja auch eine Type, muss man mal so sagen. Ja. Also jetzt von deinem äußeren Erscheinungsbild ist es jetzt nicht so, dass du jetzt der aussiehst wie jeder andere, ne? Sondern du bist ja auch, hast ja auch ein bisschen charismatischer Mann und siehst ja auch ein bisschen anders aus. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, das ist auch so ein Vorteil für den Wiedererkennungswert. Gell? Ihr Wiedererkennungswert, Monster, gar keine Frage. Aber auf der Bühne spielt es eine Riesenrolle, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe auch ein, ich weiß auch, dass ich arrogant rüberkommen kann, dass ich auch abwertend reden kann. Mhm. Und wenn du dazu noch so aussiehst, dann halt kommt das, kann sich auch unsympathisch machen. Und dann bist du als Comedian verloren. Okay. Das heißt, die muss schon so die Waage finden. Und ich will aber auch nicht sympathisch wirken. Das ist nicht meine Comedy so. Mhm. Das ist ein super schmaler Grat, weil ich mache zynische Sachen auf der Bühne, teilweise böse, aber sind so lustig, dass die Leute irgendwie doch lachen müssen. Mhm. Und sobald, also genau, das weiß ich noch, bei meinem ersten Quatsch-Comedy-Auftritt hatte ich halt dieses Ding mit Michael Jackson, dass er damals der Coolste war und da in der Bäckerei dieses Ding. Und da dachte ich mir, nee, wenn die mich auf der Bühne sehen und ich diesen Anzug anhabe und so aussehe, wie ich aussehe, dann denken die bestimmt, ich halte mich für den Coolsten. Dann habe ich extra in diese Michael Jackson-Nummer eingebaut, wie halt damals so in Russland bei seinem Konzert, bei dem Jubel, einer umgefallen ist. Ja. Dass die sehen, okay, der lässt sich auch auf den Boden fallen und kann ein bisschen so. Ja. Dass ich mich nicht zu ernst nehme. Das waren so die ersten Gedanken. Ja. Okay. Und wie ist so der Kontakt zu deinem Publikum? Also beobachtest du ganz genau Leute, wie sie sich verhalten? Oder pickst dir verschiedene Typen im Vorfeld raus und sagst, okay, das sind drei verschiedene Typen Menschen und ich gucke, wie die reagieren, um auch da gucken, wie weit kann ich pushen? Ja, nee. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das Publikum wirklich angucken kann. Also ich habe meine Sachen, ich gucke die Leute an, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich die Gesichtsausdrücke zum Beispiel jetzt aufsaugen kann oder mir ein paar Leute rauspicke. Also ich kann nicht, weil ich bin noch zu sehr auf den Text und auf mein Timing fixiert, dass ich wirklich, ich kann auch Lacher noch nicht, obwohl ich weiß, da kommt hundertprozentig einer, weil ich schon oft gemacht habe, kann ich immer noch nicht genießen, weil ich immer noch im Kopf habe, okay, wie geht's dann nochmal weiter? Echt? Ja, also so drin bin ich halt noch nicht, das macht halt die Routine irgendwann, deswegen, das ist ja der Nachteil davon, wenn du nicht so oft auftrittst, da beneide ich auch die anderen für, aber es wird schon besser auf jeden Fall. Am Wochenende jetzt zum Beispiel, erste Mal habe ich die 7 Minuten gespielt, das war ein ganz neues Material, hab gesehen, die lachen. Okay, gut. Beim zweiten Mal wusste ich, okay, bei den Stellen lachen die bestimmt auch. Haben sie es gemacht und dann konnte ich zum Beispiel schon eine Sekunde länger und ein paar Gesichter angucken. Okay. So. Das heißt, du arbeitest höher, auch höher, langsam, ja, genau. langsam hoch. Ja. Okay. Ja, so, jetzt, ich glaube nicht, dass du es machst, aber ich frage die Frage trotzdem. Guckst du, beliest du dich dem ganzen Thema? Ich lese nichts. Genau, das dachte ich mir schon. Ja. Ich dachte, du machst das. Ich habe gedacht, du bist da komplett Autist. Da sagst du, fuck the world, was die alle machen. Ignorantes Arschloch. Genau, ich lese jetzt nicht hier, wie werde ich Comedian in drei Schritten. Meinst du jetzt das oder meinst du generell? Oder zur Thematik? Ich meine jetzt zur Thematik Comedian. Ach so, doch, ich lese ja, also ich habe wenig Bücher gelesen. Ich würde sagen, vielleicht so 20, wenn es hochkommt. Aber davon waren auf jeden Fall 5, also von meinen Lieblingscomedians die Bücher. Ach so, nicht, was die Materie betrifft, so How to be funny oder so eine Scheiße, sondern die Comedians, die ich halt geil finde, von denen halt. Was sind das für Comedians, die du gut findest? George Carlin ist für mich der größte Comedian aller Zeiten. Hat über 50 Jahre auf einem unfassbaren Level einfach weltbewegende Comedy gemacht. Unfassbar. Ja, Chris Rock, gibt's was drüber zu lesen. Ein Kollege hat mir ein Buch ausgeliehen über Steve Martin, der auch, den man eigentlich nur so aus so Dödel-Comedies kennt. Und keiner weiß eigentlich, dass es ein komödiantisches Multitalent und Genie war so. Mhm. Also bühnentechnisch und so. Das sind's. Und da gibt's ein geiles Buch über den Comic-Strip, eine der bekanntesten Open Mic Keller oder Kellergewölbe aus den USA halt. Mhm. Ja, solche. Wo ist dieser Comic? Lass mich nicht lügen. Ist das Los Angeles oder New York? Eins von beiden. Okay. Ich glaube, es ist New York, glaube ich. Okay. Ja, genau. Aber das ist halt auch, das ist dann, weil mich das interessiert. Aber das ist jetzt nicht, es geht ja nicht darum, okay, also es hat mit der Materie nichts zu tun. Okay. Inwiefern ich jetzt irgendwie, also mit meinem Comedian-Dasein oder mit meinem Fach hat das jetzt nichts zu tun, weil es einfach nur, es ist nur so Fan-Literatur quasi. Okay. Ja. Hätte ich dich jetzt auch nicht zugeordnet. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Ding holst. So ein Typ bist du, glaube ich, nicht. Nee. Okay, cool. Das heißt, du machst es ganz viel durchs Ausprobieren. Also ausprobieren in deinen eigenen 4 Wänden. Du guckst, wie du selbst reagierst, wie selbst du es feierst, durch die Selbstreflexion. Dann bringst du es auf den wenigen Veranstaltungen, wo du schon warst, auf die Bühne. Und dann kannst du jetzt auch schon die Leute beobachten und generierst daraus dann neue Sachen. Okay. Ja. Ja, das ist ja echt abgefahren, ja. Ja, ist krass, was sich alles im Kopf abspielt. Das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Also mit einer normalen Präsentation oder mit irgendwie im Gespräch. Also es ist unfassbar, was alles im Kopf da passiert. Mhm. Du hast bestimmt, jetzt, wenn du diese Auftritte machst, natürlich auch ganz viele Freunde von dir im Publikum. Mhm. Holst du dir von denen das aktive Feedback? Das Einzige, was ich immer frage, ist, weil ich weiß, dass ich so ein bisschen nuschelt und schnell rede. Das tust du ja. Ja. Das Einzige, was ich halt immer frage, ist, kommt man alles verstehen? Das ist immer meine erste Frage. Kommt man alles verstehen? Und aber weil ich auf der Bühne halt diese Angst habe, dass ich so, wenn ich normal rede, nuschel ich halt ein bisschen und sehr schnell, spreche ich auf der Bühne halt überdeutlich. Ja. Und deswegen sagen die, nee, Mama, alles gut. War super deutlich und das ist mir das Wichtigste. Und dann, ich meine, die kommen sowieso immer sagen, Dicker, das war lustig, das war geil. Also ich frage jetzt nicht so, wie fandst du das oder das, sondern das Feedback kommt automatisch, okay, weil die kennen mich ja. Das ist ja der Grund, warum ich podcaste. Das ist für mich auch Sprachtherapie, weil ich habe das gleiche Problem wie du. Bei mir im Kopf sind so viele Informationen, die aus meinem Mund raus müssen. Ja. Mein Mund ist aber also einfach mechanisch zu langsam. Ja. Und dann habe ich den gleichen Effekt wie du, dass ich unheimlich anfange, extrem schnell zu sprechen und zu nuscheln. Und viele deuten es auch als irgendwie als Fluchtreaktion, was gar nicht. Nee, ist auch nicht. Man will einfach nur so viele Informationen wie möglich ganz schnell rausbringen. Genau, richtig. So ein Thema. Ja. Das hilft aber in anderen Bereichen, um jetzt mal den Bogen zu spannen. Du machst ja jetzt ja nicht nur Comedy, du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass du da auch auf dem Level so langsam zu einer anderen Geschichte rangehen möchtest. Mhm. Thema Battle Rap. Mhm. Ich glaube, wir müssen da ganz von Adam und Eva anfangen, weil, wie gesagt, ich habe auch jetzt nur ein bisschen da rumrecherchiert und nur das so den ganzen passiven Eindruck damit genommen, plus die paar Videos, die ich gesehen habe. Mhm. Ganz generell, was ist Battle Rap? Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit deiner Hörerschaft hier aussieht, deswegen fange ich mal wirklich so. Dreijährige, Niveau Dreijährige und okay. Manager, weißt ja. Okay, also, also ich gehe davon aus, also der Großteil der Menschen hat den Film 8 Mile gesehen mit Eminem. Ja. Wer den nicht gesehen hat? Ich zum Beispiel nicht. Okay, wer den nicht gesehen hat, Battle Rap ist, es ist eine Bühne, es stehen sich zwei Leute gegenüber als Gegner, beide haben ein Mikrofon in der Hand und es wird gegeneinander gerappt. Das, was man normalerweise auf Tracks hört, Rap ist ja jedem Begriff, schneller Sprechgesang, der sich reimt, ist halt dasselbe als Duell. Hat irgendwie, lass mich nicht lügen, 70er, 80er oder was in den Staaten angefangen, dass man sich, dass man anstatt sich zu prügeln, das halt irgendwie lyrisch löst, ne, lyrische Duelle, ist dann immer krasser geworden und ist halt, das Ganze kann man a cappella machen, a cappella heißt ohne Beat, das Ganze kann man auch mit Beat machen und das nennt sich dann halt Freestyle. Das heißt, wenn der Beat läuft, musst du dir in der Sekunde halt die Wörter überlegen. Gucken, dass sich das reimt und gucken, dass du in 8 Takte alles reinkriegst. Dann muss der Gegner darauf reagieren im Optimalfall, was du gerade gesagt hast. Und das ist halt das zum Thema Kopfgeschichte. 8 Takte? Ja. Heißt wirklich, wie schnell ist der Beat? 8 Takte? Weil das ist also, gefreestylt wird, kann man sagen, auf so 90 BPM Beat. Okay. Genau. So 90 bis 94 oder was, weil das so eine vernünftige, alles, was schneller ist, es wirkt, dann wird es schwierig, mit dem Denken hinterherzukommen. Okay. Und dann ist es auch scheiße zum Zuhören. Mhm. 90, 94 BPM ist, ich würde sagen, die Geschwindigkeit, wie du sprichst. Oder? Nein, ich spreche schneller. Du sprichst schneller, okay. Also so wie ich jetzt spreche, so bin ich im Rap nicht. Also das Bist du ja langsamer oder schneller? Langsamer. Okay. Ja, weil ich bin so mehr der, ich kann halt nicht so gut rappen wie die anderen. Mhm. Ich kann aber, hab aber böse Lines, also böse Sprüche halt und die müssen dann halt pointiert wirklich deutlich kommen. Okay. Ja. Das ist ja aber auch so eine Verbindung zur Comedy, weil da geht's ja auch um, im Prinzip auch um Art Punchlines. Das sind ja halt Wortwitze mit Pointen, die ja wirklich ähnlich dem Battle Rap ja sind. Ja, aber Battle Rap, deswegen fand ich dein Intro auch so geil eben, wo du sagtest, ja, man denkt eigentlich, da geht's nur so um Mutterficken und so und ist aber gar nicht so. Also es ist schon, ich weiß nicht, was du da gesehen hast, aber es ist schon zum Großteil, ist es schon unter der Gürtellinie und schon Hardcore ein bisschen, aber wie gesagt, man kann sich auch seine Feinheiten daraus und es ist auch schön, dass du zum Beispiel gesehen hast, okay, bei dem oder dem steckt ein bisschen mehr dahinter, das ist ein bisschen cleverer, das ist nicht ganz so plump, das ist halt geil. Also, das ist ja genau der Punkt, aber Punchlines, das ist halt andersrum, vielleicht fange ich so an. Battle Rap, also wer Battle Rap macht, ist automatisch kein guter Rapper. Weil da fehlt ja ganz viele Komponenten. Battle Rap ist ja bloß die Lyrik, der Text. Kein Beat, keine Musik, kein, was weiß ich, Videos mit Autos. Also es gibt ja A Cappella Battle Rap und diesen Freestyle Battle Rap auf dem Beat. Mhm. Also das muss auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall so nicht. Das heißt, also ich bin da schon so mit die Ausnahme, weil die meisten, die Battle Rap machen, rappen auch so, sind Ach Rapper. So. Ja, okay. Das sind alles Rapper. Deswegen kriege ich ja auch immer so viel zu hören nach dem Motto, hör mal zu, du kannst nicht mal richtig rappen. Ja. Das ist scheiße, wo sind die ganzen vielen Reime und so. Mhm. Weil die meisten, die leben Hip-Hop halt richtig, das ist eine richtig krasses, ernstes Ding auch für die meisten. Und es ist eine richtig krasse, geile Kultur auch. Mhm. Und ich bin halt super spät dazu gestoßen. Mhm. Und klar merken die das. Mhm. Ne? Und denken sich so, aber die mittlerweile ist es so easy going, die wissen schon, dass ich das auch ernst nehme und ich tue auch viel für diese Battle-Rap-Kultur. Mhm. Aber die meisten davon, also gut wie alle, sind halt richtige Rapper. Okay. Ja, und also die können alle krass rappen. Du bist die Ausnahme. Also ich bin jetzt so, wenn ich überlege, bin ich die einzige Ausnahme, die jetzt auch, also die so extrem quer eingestiegen ist, ohne jemals ein Mikrofon in der Hand gehabt zu haben, mhm. ohne jemals gerappt zu haben mhm. oder gefreestylt zu haben und jetzt auch ohne danach noch irgendwie rappen zu üben oder Tracks zu machen oder so. Mhm. Ja, bin ich auf jeden Fall der Einzige, glaube ich. Ja. Du sagtest ja vorhin, du bist ja über diese amerikanische Hip-Hop-Battle-Rap-Szene da eingestiegen. Ja. Das heißt, du warst einfach nur Konsument, du hast es einfach nur gefeiert, du hast es angeguckt. Fan, ja. Und wie kommt man dazu, dann selbst das zu tun? Oder hast du da Texte geschrieben? Nee, das ist ja das Geile gewesen. Also ich war ja, wie gesagt, Flashback zurück, Mallorca. Mhm. Ich denke mir, okay, ich ziehe nach Berlin. Da war ich in Berlin 2-3 Wochen und habe halt meinen lieblingsdeutschen Battle-Rapper halt gegoogelt. Wer ist das? Greg Pipe. Heißt der. Greg? Greg also Pipe. Wie Gregor Piepe. G-R-E-G. Ja. Piepe halt. Ja, genau. Greg Pipe. Pipe. Okay. Genau. Also ich dachte, wie Crack Pipe, dachte ich. Ja, genau, weil der Gregor heißt. Okay. Crack Pipe, Greg Pipe. Okay. Und den habe ich halt gegoogelt und sehe so Greg Pipe gegen Tierstar. Und die haben früher schon mal gebattelt, irgendwie 2009 oder 2008 oder irgendwie sowas. Und ich dachte, da gucke ich so, aber sehe ich so 2013. Ich habe meine Kindergartenfreundin angerufen, meinte so, okay, hier nochmal zu. Hier steht Rapper Mittwoch Berlin, was ist das? Meinte, ja, das ist so eine Hip-Hop-Veranstaltung, da battlen die. Meinte so, krass. Und dann bin ich mit ihr da halt hingegangen und dann habe ich das erste Mal halt das live vor Ort gesehen. Ich kannte das, ich wusste, ich habe das Format, das kannte ich gar nicht. Mhm. Also ich war so auf dem Ami-Battle-Rap-Film, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es seit 3-4 Jahren da auch in Berlin so ein krasses Ding gibt. Mhm. Das war da auch schon groß. Nicht so groß wie jetzt, aber auch schon krass groß und erfolgreich. Da kam ich halt dahin, der ganze Raum voll, 500-600 Leute. Die fangen da an zu freestylen und wenn du warst ja selber live da, dann weißt du ja, wie das aussieht und wie laut es sein kann, wenn jemand was Krasses sagt auf der Bühne. Ne? Ja. Ja, das hat mich halt voll geflasht als jemand, der halt Ami-Battle-Rap-Fan ist und selber sich für wortgewandt hält. Mhm. Und dann meine ich halt zu ihr, ja, das versuche ich auch mal. Hab mich dann zu Hause hingesetzt und versucht, Sachen zu schreiben und versucht zu freestylen. Hab beim Freestylen halt gemerkt, okay, kopftechnisch, da machst du ganz kleine Fortschritte, also unmöglich ist es nicht. Mhm. Ja, und Leute beleidigen und reimen konnte ich schon immer. Und darum geht's ja. Okay. Darum geht's ja beim Battle Rap. Und dann. Ich habe das so. Mir ist es auch so aufgefallen. Ich habe ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Affinität dazu, ist vielleicht übertrieben. Aber ich höre halt gerne Musik. Das ist einfach so. Natürlich auch viel Englisch, also hauptsächlich englischsprachig, aber doch das eine oder andere Deutsche auch. Und da ist mir immer ganz wichtig, im Deutschen halt mehr der Text als die Musik. Und ich merke das bei mir auch, wie sich dann im Kopf so ein bisschen die Worte aneinander reimen, ne? Also vielleicht jetzt lyrisch gereimt, vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, gell? Aber wie das dann auch so. Ja, du arbeitest aber im Kopf. Genau, ich arbeite halt ganz. Du bist nicht reiner Konsument. Genau, ja. Wie das dann läuft. Aber ich finde es halt krass, wie da wirklich die Battle-Raps so passieren, wie viel wirklich gute Lyrics, die erstmal spontan kommen müssen, weil natürlich eingehen auf den Gegner. Ja. Plus vielleicht auch die Kombination, dass man zu Hause, wie du schon sagtest, so ein paar Texte schon mal geschrieben hat, wo man weiß, man hat so eine Art, in der IT würde man sagen Framework, also so ein Grundgerüst, wo ich so ein paar Faktoren verändern kann, um gegebenenfalls das mit meinem Stil plus das, was er gesagt hat, zu verbinden. Ja, aber das funktioniert so nicht. Also das Einzige, was es da wirklich gibt, ist, dass du halt irgendwann weißt, okay, das reimt sich auf das. Aber so ein generelles Gerüst in einem Freestyle geht halt nicht, weil der sagt in der ersten Sekunde irgendwas, was du noch nie vorher gehört hast, und dann musst du ja irgendwie mitarbeiten. Mhm. Ja, da kannst du mit Rahmen geht da nichts. Aber das, wenn du A Cappella machst, wo das vorher geschrieben ist und dich vorbereitest, dann geht das. Mhm. Aber im Freestyle geht das eigentlich nicht. Okay. Du kannst ja Lines zurechtlegen, so 2-3 Dinger pro Freestyle-Schlagabtausch, die du bringen kannst, so wo du weißt, dass sie gut sind. Und aber sonst muss es wirklich halt einfach spontan. Es ist einfach in der Sekunde oder manchmal nicht mal eine Sekunde, ist eigentlich krank. Und als du jetzt auf dieser Veranstaltung warst, hast du gesagt, das kannst du auch, bist du nach Hause gegangen, hast ein paar Texte geschrieben Wie bist du dann wieder zurückgekommen und hast gesagt, Und dann ist ja das Geile bei dem Ding, das hast du ja selber gesehen, jeder kann halt auf die Bühne. Genau, ne? Das hat mich so ein bisschen gewundert. Wo sind die Leute? Und du meldest dich und darfst, du hättest auch auf die Bühne, jeder kann auf die Bühne gehen. Okay. Ja. Da hätte ich aber nur vier Reime sagen können, gell? Hier geht ja der Peter mit seinem Katheter, rockt 30 Meter durch den Äther und dann wäre, so, jetzt stehe ich aber gut. Da, jetzt fehlt mir der Rest. Genau. Aber wenn du das noch ein bisschen schneller gemacht hättest, je schneller und desto undeutlicher, denken die Leute, boah, das war geil, könnte gut. Und dann hört aber keiner, dass später Peter dabei war. Genau, ja. Also darum sage ich jetzt lyrische Reime sind jetzt vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, aber würde gehen. Ja, aber jeder kann auf die Bühne und ich war dann halt da und habe so einen Text geschrieben, halt so einen Rap-Text geschrieben, um den halt in dieser Cypher, also in dem Anfangsding, wo halt jeder rappen darf. Also, was ist das, was heißt denn Cypher? Cypher ist ursprünglich einfach ein Kreis von Rappern, von MCs, also von Rappern halt, die, wo jeder halt, wo ein Beat läuft und jeder hat so seinen Part. Keine Ahnung, 8 Takte, 16 Takte oder so. Wir stehen im Kreis, wir sind noch 2, 3 Leute, dann rappe ich halt so 16 Takte und dann rappst du 16 Takte, genau. Also so ein bisschen, kommt das ein bisschen aus dem Blues? Kann ich mir nicht vorstellen, weil Cypher ist ja Blues, da hast du ja Künstler auf der Bühne oder Bands auf der Bühne, aber Cypher ist ein explizites Hip-Hop-Ding, weil MCs, ne, die im Kreis stehen. Okay. Ja, das ist halt eine Cypher. Okay, und dann warst du jetzt bei dieser Cypher da? Genau, dann hat er erstmal gefragt, wo sind die MCs? Da habe ich mich nicht gemeldet, weil ich dann auf einmal wieder Angst hatte, weil ich mir dachte, krass, ist das wie vor jedem Auftritt, wo du denkst, ist das gut genug, passt das nicht? Und dann haben die Mädels, mit denen ich da war, haben mich dann einfach nach vorne geschubst und auf mich gezeigt. Ja. Und ich sehe halt aus, wie ich aussehe, ich bin halt 1,90 und sehe so aus. Und dann dachte er sich, okay, wenn die Mädels auf den zeigen, hole ich den hoch. Und hat er mich hochgeholt und dann dachte ich mir, okay, scheiße. Jetzt muss ich, ne, da habe ich meinen Text gerappt. Und, was war dein erster Text? Um was ging's da? Boah, mein erster Text, ich wusste ja, okay, ich kann nicht so gut rappen, ne, wie die anderen. Ja. Das heißt, ich muss was Lustiges schreiben, ich muss was Entertainendes schreiben. Okay. Genau. Und da habe ich mir überlegt zu Hause, weil ich auch Englisch feiere, dass ich anfange auf Englisch und dann, weil die Leute wissen, die kennen mich ja nicht, die denken, okay, da rappt einer auf Englisch. Und dann mache ich den Switch auf Deutsch. Okay. Ne, also habe dann Englisch angefangen und dann irgendwann, und das Geile war, direkt vor mir ist einer aufgetreten, der auch Englisch gerappt hat. Nur rein Englisch? Weil nur rein, aber genau, weil nur Englisch, genau. Okay. Und ich hatte in meinem Text eingebaut, aber der Switch war dann so, make some noise, aber weil ich auch cool bin, kann ich es auch auf Deutsch. So, okay, ne? Das wäre mein Ding gewesen. Da war er aber vor mir dran und dachte mir so, nee, da wusste ich auf der Bühne schon, dass es irgendwie klappt. Bin auf die Bühne und hab dann halt gesungen, make some noise und weil ich nicht wie der bin, gibt's die Scheiße auch auf Deutsch. Und dann, das war natürlich noch mehr Effekt. Und da war schon mal der erste Jubler so. Mhm. Da war noch ein, zwei lustige Sachen dabei. Und dann darum geht's halt, dass du einen Text kickst. Wenn du nicht der krasseste Rapper bist, musst du halt 2, 3 geile Lines drin haben, wo die Leute halt feiern. Okay. Und das war halt dabei, da hat er mich halt gefragt, ob ich battlen will. Habe ich mich nicht getraut, weil ich nicht gut genug vorbereitet war. Und dann beim nächsten Mal war ich dann voll vorbereitet, übervorbereitet und ab dann ging es direkt, da war ich direkt im Finale und Und wenn du relativ spät zur Szene kamst, die Gegner, die du hattest, waren die schon länger im Geschäft? Ja. Also, die haben auf jeden Fall schon, alle haben schon vorher gerappt. Und klar, sind auch Newcomer dazu, wo ich jetzt so einen Monat da war, kam natürlich auch nochmal jemand neu, aber als ich halt da war, war ich an dem Abend auf jeden Fall der einzig Neue. Wann war das? Was jetzt? Ja. Januar 2014. Okay. 15.01.2014. Die Daten vergisst man noch nie. Okay. Und gegen wen, weißt du noch, gegen wen du da... Na klar, ich weiß nur alles. Ey. Okay, echt? Okay. Ja, ja. Weil vorhin warst du schon bei diesen ganzen Geschichten, weiß ich nicht mehr und da und hier. Ja, aber das ist ja... Okay, dann erzähl mal. Ja, also wer da, waren? Das war, dann bin ich halt, beim nächsten Mal musste ich wieder in die Cypher. Okay, also ne? Du musst jedes Mal dann praktisch so... Die ersten zwei Male ja, weil erstmal hat er mich gefragt, willst du battlen? Hätte ja auch ein Glückstreffer sein können. Meinte er, okay, Cypher, bin ich wieder in die Cypher, habe ich einen Text gebracht über Smarties, aber als Drogenersatz nach dem Motto. Okay. Weil ich bin so ein bisschen Anti-Droge, ne? Und dann habe ich halt gesagt, was für Dingsbums, was für Koks, ich hab Smarties, die blauen sind dafür, die roten so. Habe ich halt einen Smarties, lustiger Text, auch kam auch wieder super an, hatte mich wieder gefragt, meinte, willst du battlen? Meinst du, ja, Mann. Ne? Und dann ich war wirklich gut vorbereitet. Also, wie kann man sich auf so ein Battle-Rap vorbereiten? Ja, zu Hause lässt du einen Beat laufen, dann freestylst du, dann legst du dir ein paar Lines zurecht, wo du denkst, okay, das sind gute Punchlines. Dann was ist eine Punchline? Musst du mal wieder auf. Ja, Punchline ist jetzt zum Beispiel, also Punchline sind Sätze, die halt treffen. Ja, ne? Also normal, Alter. Ist ein, ich ficke deine Mutter, ist das eine Punchline? Es ist eine Punchline, wenn da vorher noch irgendwie was anderes kommt und das im Freestyle kommt. Aber so das reine Wort ist halt keine Punchline. Okay, was ist dann, mach mal beide. Was müsste ich zu dir sagen, dass du mir eine Punchline gibst? Dass ich dir eine Punchline gebe? Ja. Nee, gebe ich nicht. Doch, nein. Nee, aber ich meine, ja, Punchlines hätten was, Sachen, die treffen, zum Beispiel. Mhm. Du hast schon ein paar graue Haare. Genau, bin etwas übergewichtig. Du bist übergewichtig, du hast einen kreisrunden Haarausfall, dein Bart ist nicht komplett, solche Sachen. Ja, okay. Also da kann man dann böse Sachen zu sagen. Also du sagst, das machst du also. Sachen, die treffen. Die treffen, also genau. Wirklich dann, wo du sagst, auf den Typ, auf die Person. Ja, oder es gibt auch generelle Punchlines einfach. Zum Beispiel, was du zu jedem sagen kannst, weil es ja nicht persönlich ist, sagst du, hat einer mal gebracht, stille Wasser sind tief wie das Loch deiner Mutter. Mhm. So, ist halt ein schöner, wenn du einen schönen aufbaust, ist das gut. Mhm. Er hat gezogen, kannst aber theoretisch zu jedem sagen. Mhm. Ne? Und es gibt auch Punchlines, die einfach jetzt keinen konkreten Gegnerbezug haben, aber anhand des Impacts, des Eindrucks oder der Reaktion von den Leuten, merkst du halt, dass es eine Punchline ist. Okay, das heißt, du kannst, also wenn du gegen jemanden Battle Raps, kannst du ihm nicht die ganze Zeit Punchlines geben? Natürlich kannst du die ganze Zeit. Es gibt Leute, die versuchen immer nur Punchlines zu machen. Ja. Und es gibt Leute, die machen ein bisschen Story, dann bauen die ein bisschen auf, dann Punchlines, dann ein bisschen was Lustiges, dann auf einmal, es gibt auch diesen Real Talk, heißt das zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ich gegen dich battlen würde und das heißt, wir würden in zwei Monaten battlest du den Peter. Mhm. Ne? Dann gucke ich, wer ist der Peter und so, finde vielleicht ein paar Sachen raus, treffe irgendwie durch Zufall eine Ex-Freundin von dir, die erzählt mir so immer zu, der Peter, der schnarcht oder irgendwie sowas oder der isst gerne, keine Ahnung, irgendeinen fiesen Joghurt oder was. Ne? Und dann stelle ich mich halt im Battle vor dich und mache nichts Lustiges, sondern erzähl dir ernsthaft, hör mal zu, ich weiß ganz genau, du hast schon ein Kind und dann hast du deine Ex-Freundin geschlagen und du schnarchst und so, aber ohne lustig, sondern Real Talk, okay. Ernst. Mhm. Ne? Ernste Fakten halt. Deswegen, also man kann super viele Sachen machen. Und ist das nutzt man das in Kombination? Weil, also ich sag mal so, dieser Real Talk heißt ja, du musst dich auf diesen Gegner vorbereiten. Ja. Ist das essentiell bei dem ganzen Thema? Also es gibt ja, wir sprechen ja von zwei verschiedenen Sachen. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist dieses, das nennt sich Battlemania. Okay. Ne? Du gehst dahin in die Cypher, dann hast du die Vorrunde, was du gesehen hast, wo gefreestylt wird. Ja. Im Halbfinale freestylst du nochmal, machst nochmal einen Text und das Finale ist dann schon A Cappella. Mhm. Das heißt ohne Beat. Ne? Mhm. Das sind vorgeschriebene Sachen. Okay. Ne? Und dann gibt es diese Dinger, die reinen A Cappella Battles mit Vorbereitung. Das heißt, okay, hör mal zu, Cynic, wir haben hier den Peter. Heißt es überhaupt Hecko oder Hetschko? Eigentlich, du bist schon richtig, eigentlich wird es Hetschko gesprochen. Angedeutet ist es Hecko, genau. Okay. Cynic, du wählst jetzt hier MC Hecko in 2 Monaten, weiß ich Bescheid, alles klar. Und dann schreibe ich vor, du schreibst für mich vor und dann treffen wir uns beide dann nach 2 Monaten, gehen auf die Bühne, so hauptkampfmäßig und bringen dann gegenseitig unsere geschriebenen und auswendig gelernten Lines gegeneinander. Okay. Genau. Das heißt, das ist dann wirklich nur rein aufeinander geschrieben, also praktisch auf dich zugeschnitten, die Sachen. Und da merkt man auch, dass die verschiedenen Leute verschiedene Styles haben. Ja, genau. Okay. Volle Kanne. Und das ist halt, wie gesagt, erster Abend, da war ich halt, habe ich einen Text gemacht, habe ich gesagt, ich will battlen. Erste Runde hatte ich einen Gegner. Ich habe ja noch nie vor jemanden gestanden. Ja. Ich habe ja immer nur zu Hause. Ich glaube, das ist auch immer ein krasser Unterschied. Ne? Da dachte ich mir auch in der Sekunde, ey, du Idiot, ey, hättest du mal wenigstens mit irgendjemandem, du kennst ja ein paar Leute, just for fun mit ein paar Freunden oder so, ne? Auf einmal steht ja der jemand gegenüber, der auch was zu dir sagt. Und du hast ja noch nie was gesagt bekommen. Ja. Ne? Und es war zum Glück jetzt, war jetzt nicht so krass. Und das war aber, was auch krass war, das war so ein Beat. Das ist in 6 Jahren Rapper Mittwoch der schlimmste Beat gewesen, den es jemals in einem Freestyle gab, weil der hatte einfach keinen Takt. Der DJ hatte irgendeine Scheiße auf. So ein Offbeat-Ding. Man konnte da drauf nicht freestylen. Es war unmöglich, darauf zu freestylen. Okay. Und ich hatte aber eine, wie war das nochmal? Ich hatte eine Line vorgeschrieben oder vorgedacht schon mal für dieses Freestyle-Ding. Und genau, das ist eine ekelhafte Punchline gewesen. Die haben so rumgeeiert und sobald keiner auf den Beat klar kam. Und da war klar, okay, wer jetzt die Punchline bringt, der gewinnt am Ende auch das Battle, ne? Und dann habe ich halt gesagt, nur weil ich nicht nett aussehe, heißt nicht, dass ich nicht zubox. Ich fick deine Mutter in den Hals, bis die Blut kotzt. Mhm. Und das kam halt so geil, war Punchline, er war abgefuckt. Und Leute haben ein bisschen gejubelt, dadurch habe ich halt das Battle gewonnen. Und im Halbfinale dann wieder Freestyle. Und dieser Halbfinale-Freestyle war dann schon wirklich legendär. Mhm. Also der ist heute immer noch legendär und da habe ich das erste Mal in Sekundenschnelle gekontert und ich dachte mir selber so, wo kam das jetzt her? Und die Leute kannten mich ja noch nicht und das war so laut. Also wenn ich dir das Video mal zeige. Das muss ich verlinken. Krass. Wie war das Video? MC Mike gegen MC Mike. Gegen MC, also Cynic gegen MC Mike. Genau. Ne? Das ist einfach nur, das ist so krass gewesen. Ey, da kommt ein Konter nach dem anderen und das Haus platzt. Das ist so laut gewesen. Mhm. Und dann bin ich dann ins Finale eingezogen und hab dann einmal einmal kurz meinen Text vergessen sogar oder zweimal sogar in beiden von Nervosität. Wie nennt sich das? Choken. Genau, ja, genau. Ja, würgen, choken, genau. Ja. Habe ich dann wirklich zweimal gechoked. Die Leute haben aber trotzdem für mich gevotet, weil mein Inhalt ein bisschen besser war, glaube ich, und auch dieser Newcomer-Bonus da war. Mhm. Aber die Jury, du hast ja auch ein Gremium da von etablierten Leuten, die haben dann halt gesagt, nee, geht nicht, da haben die ein Veto eingelegt und dadurch hat er dann das Ding gewonnen. Aber ja, und seitdem ging das ja nur so weiter. Also bin ich dann immer wieder gekommen, bis ich dann irgendwann so ein A Cappella-Battle angeboten bekommen habe. Hab das dann auch gewonnen und dann bist du so fest drin und dann bauen sich auf einmal die Likes auf und dann bis zum jetzigen Status halt so. Jetzt ist halt die Spitze. Wann hast du denn gemerkt, dass du jetzt also auch diese Facebook-Seite brauchst, weil... Ja, das war krass, weil das Ding ist, du bist halt das erste Mal da und dann schreibt dich der Host, also der Veranstalter schreibt dich an und sagt, hör mal zu, Cynic, bist du nächstes Mal wieder dabei? Moment, ja, ganz kurz. Cynic, wie kommst du zu diesem Künstlernamen? Ach, super easy. Also gibt's drei Gründe, für. Cynic bedeutet ja zynisch. Genau. Und das ist ja genau meine Art. Dazu kommt noch, dass ich früher einen guten Freund habe, der DJ war, dem ich dieses Wort, der wollte halt ein cool klingendes englisches Wort haben, da habe ich ihm das ausgesucht, er hat das genommen, und um ihn so ein bisschen zu ehren. Und da habe ich einfach aus dem C halt, CYNDC, habe dann meine Initialen genommen, SS. Okay, ja. Deswegen Cynic. Okay. Also super easy. Und wo war er stehen geblieben? Hatte ich angeschrieben wegen genau, der Facebook. Meinte so, hör mal zu, Dicker, du brauchst eine Facebook-Seite für Fans. Meinte ich so, was denn für Fans? Ja. Wie? Meint er, ja, du wirst Fans bekommen. Da dachte ich mir so, hä, krass. Hast du eine Seite eingerichtet, so irgendein Foto genommen und so. Und dann wurde die Serie ausgestrahlt und dann hatte ich wirklich so, weiß ich noch, nach einem Monat oder so, da habe ich eine Messe in Düsseldorf gehabt und war beim Catering-Unternehmen und die meinten so, ey, krass, deine Rapper-Seite hat mehr Likes als wir. Und das waren 323 Likes. Okay. Und da war ich stolz drauf. Ja. Das war richtig krass. Ja. Ja. Und jetzt, ja, dann, je länger du das machst, desto mehr willst du natürlich immer, ne, wenn du das in so einer hohen Frequenz machst. Ja, ist echt krass. Hätte man, also jetzt mittlerweile ist ja so, ey, oder soll man es chronologisch machen? Ja, mach's mal. Erzähl doch mal, wie du magst. Das, ja, weil es mittlerweile, also das hat so, fängt so an. Und ich weiß noch, im ersten geplanten A Cappella-Battle habe ich meinen Gegner sogar damit gedisst, dass ich schon in so einem kurzen Zeitraum 700 Likes habe und er erst nach ein paar Jahren erst 1000. So. Okay. Und das war für mich so ein Qualitätsmerkmal, so, ne? Und ist auch in irgendeiner Art und Weise, aber natürlich verzerren Klicks ja auch. Mhm. Und jetzt, wenn mir da jemand gesagt hätte, okay, du hast irgendwann 15.000 und du verkaufst deine eigenen T-Shirts, deine eigenen Pullover, du hast Autogrammkarten, du hast Sticker und du musst jeden Tag Fotos machen und du bist in Wien, du bist in der Schweiz und egal, wo du in Deutschland bist, du wirst erkannt und Rapper, die du selber feierst und aus dem Fernsehen kennst, kennen dich alle, hätte ich dir ja für behindert erklärt, ne? Hätte ich ja gesagt, ihr seid doof. Das ist halt nicht greifbar. Ja. So, ne? Aber das Geile ist, dass es das wirklich alles peu à peu wirklich in geil getaktet so langsam aufgebaut hat. Mhm. Es war nicht so wie bei, es gibt ja auch diese YouTube-Scheiße, wenn irgendeinen Clip reinstellt und über Nacht ist der dann auf einmal, kommt der gar nicht mehr klar. Ja. Sondern es war alles schön und es ist ja jetzt auch nicht richtig, ist jetzt auch hat mit Promi jetzt nichts zu tun, aber es ist schon anders als vorher auf jeden Fall. Und siehst du dich da auch selbst, dass du, wie ich dich einschätze? Ich glaube schon, dass du weißt, dass du einen guten Job machst. Ja. Aber hättest du gedacht, dass du so einen Impact hast? Nee. Also weil kommst spät in die Szene, da gibt es irgendwie Leute, die machen das schon seit Jahren und sind irgendwie gut und dissen dich noch, weil du kein echter Rapper bist, sondern du machst halt deinen lyrischen Sprechgesang und bist eigentlich so die Ausnahme. Ja. Nee, wusste ich nicht, aber ich wusste, also wissen auch nicht, aber ich habe immer schon, egal wo es war, in der Schule, beim Fußball oder so, immer schon miese Sprüche halt gehabt, ne, und war halt schlagfertig und so, jetzt nicht Trendsetter-mäßig, aber schon, wir haben so eine Clique gehabt, ein paar Leute, wenn dann so kleine Redewendungen, hast schon gemerkt, okay, die übernehmen das gerne. Mhm. Das heißt, oder beim Fußball, ich war ein relativ guter Fußballer und habe in der Schule, selbst wo ich in der Schule war, schon so, nicht Fans gehabt, aber so zwei, drei Mitschüler, die so, hey, wenn der Samuel das sagt, dann ist das so, ey, lass mal so, also so Mini-Fans. Halt so, ne? Genau. Ja. Ne? Und deswegen wusste man schon, ist das so irgendwie so im Selbstverständnis drin gewesen, dass man das eventuell könnte. Aber klar, vor 700 Leuten, dass du die ja zum Ausrasten bringst, damit rechnet ja kein Mensch. Ja. Ne? Aber wenn du das dann öfter machst und immer wieder, denkst du dann irgendwann, aber da hast du ja nicht irgendwie einen Punkt, wo du denkst, okay, jetzt bin ich krass. Ja. Ne? Aber du denkst dir, okay, das zieht und jetzt da kann ich die Sachen ausprobieren und das nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben und machen. Und mittlerweile habe ich meine Art halt krass gefunden, bin angekommen, werd respektiert, gelte so als Nummer eins momentan. Mhm. Ne? Und das ist einfach krass. wie, also das ist mir auch aufgefallen in diesen Videos, wie stark ist dieser Faktor, respektiert zu werden? Also das schwingt bei mir so als Außenstehender mit, das ist das A und O. Also ich habe gedacht, so man ist eher so verfeindet, also man, ich, jetzt diese, ich muss immer sagen, ich finde es ja ein bisschen abwertend so, wenn dann irgendwie Hip-Hopper, Deutscher, X gegen Y da irgendwie da irgendwie sich da gegenseitig möchte gern so ein bisschen kappeln. Ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ja, ob, das wirklich, ob das wirklich so ist. Und ich habe so das Gefühl, auch in dieser Veranstaltung fand ich das, wie du schon sagtest, man ist krass aufeinander. Also man muss sich das auch mal anhören, was man da von jemandem gesagt bekommt. Das ist ja wirklich Sachen, wo ich sagen würde, normal nicht. Wow, krass, das ist da, ist so als normal denkender Mensch, würde ich sagen, ich würde ja am liebsten direkt ins Gesicht treten. Genau, ne? genau. Aber das ist halt ein Sport und ich muss das jetzt auch aushalten, weil ich ja auch wie so ein Boxkampf, ich muss auch einstecken und austeilen können. Und der Moderator, der proklamiert das ja auch, der sagt, zu Respekt steht hier über allem. Und weil du sagtest, Respekt in dieser Szene, bedeutet das wirklich, dass es einem wichtig, dass man da so eine Gemeinschaft ist oder wie muss ich mir das vorstellen? Da geht das halt nur dieser Respekt, dass man sich halt nicht irgendwie so anfeindet wie hier Deutschrapper 1 gegen 2? Überhaupt nicht. Also das zweite schon mal fällt schon mal ganz weg. Und mich hat das auch gar nicht, weil ich wusste ja, okay, ich bin kein Hip-Hopper, ich bin kein Rapper, ich bin nicht da, um mir Freunde zu machen. Ich habe mittlerweile so viel geile Sachen erlebt und geile Leute kennengelernt und ich bin in der Szene mit drin und so. Und das ist einfach nur, also ich habe um Respekt geht es mir überhaupt nicht. Aber das Geile ist, wenn du halt irgendwann Respekt von Leuten bekommst, die dich am Anfang gehatet haben, die am Anfang gesagt haben, hör mal zu, nee, das ist scheiß, was der da macht, das ist nur Comedy, der redet nur, das ist Kacke. Und wenn die dann nach 2 Jahren, wo du nur Gas gibst, hinkommen und sagen, Dicker, ich bin zwar immer noch der und der Meinung, aber man muss ehrlich sagen, das ist schon krass, was du machst. Mhm. So, das ist halt geil, da giert man aber nicht nach, das kommt irgendwann und dann denkt man sich, okay, das ist schön, aber Respekt, also ich habe auch, ist ja so, ist ja mein Dingsbums, mein, nicht alter Ego oder so, aber das, zu meinem Namen gehört ja dazu, Cynic aka Mr. Respektlos. Also ich bin, das sagen auch super, Mr. Respektlos halt. Ich habe einmal so ein paar Textzeilen gehabt, wo ich halt immer wieder das Wort wiederhole und dann ganz böse Sachen sage. Ne, weil das so Teil meines Humors und Teil meines Charakters auch ist. Und deswegen tritt das eigentlich so ein bisschen mit Füßen, aber es ist ja nur jetzt auf meine bösen Battlelines bezogen. Und darum, dass mich auf der Bühne wirklich halt nichts juckt. Ne? Dass ich auch nicht vor nichts halt mache und ekelhaft bin als Gegner so. Genau. Ist es ein Stück weit auch Kunst, einfach so ekelhaft zu sein, gell? Weil man es den Gegner erschwert. Dann nochmal ein Stiefel, noch ein Stück tiefer nochmal. Ja, gehen. Du musst ihm das so unangenehm wie möglich machen. Und das Ding ist, du kannst ja. Und das ist Schublade sein. Du kannst ja, es geht ja immer ekelhafter und tote Kinder hier. Aber du musst ja ekelhaft sein, aber trotzdem musst du ja irgendwie die Balance finden zwischen, es ist schon ekelhaft, aber irgendwie ist es trotzdem lustig, aber irgendwie puncht das auch. Anstatt jetzt nur zu sagen, ja, deine Verwandten sind alle tot und hier so. Also man muss schon es clever machen. Gibt es da so eine No-Go-Area? Gibt es da so einen Ehrenkodex? Es gibt eine einzige Sache, die nicht geht, das ist, klarer Rassismus. Okay. Ne, also wertender Rassismus. Ist im Battle fallen diese Worte, also ich mag das überhaupt nicht. Also dieses Hautfarbenwort halt so, aber wenn ich mit einem anderen dunkelhäutigen Battle, da ist das schon mal gefallen, aber nicht als so Endpunchline, sondern einfach als Zwischenwort so. Ne? Das ist jetzt nicht, und das ist jetzt nicht Punchline. Und es gab halt einen Fall, wo ein Rapper wirklich da war. Und der weiß war, hat gegen Schwarzen gebettelt und hat dann wirklich, der hat vorher gegen mich zweimal gebettelt, ich habe den zweimal rasiert, hat das dritte Mal da gebettelt, hat gegen einen richtig Schwarzen gebettelt in Hamburg und hat dann wirklich als Punchline benutzt, warum bekomme ich hier immer nur die, und das hat sich halt auf Trigger, Spitter, Hitler gereimt und hat dann gesagt, ja, was für Hitler, warum komme ich hier hin und krieg immer nur die Bams. Und das geht halt überhaupt nicht, weil das ist wertender Rassismus. Ne? Du kannst sagen, geh Baumwolle pflücken, mach Affenlaute, Kokosnusswitze, weil das ist irgendwie lustig, aber wertender Rassismus und du kannst auch nicht auf die, ich habe auch schon ein Battle gehabt, das war ein bisschen grenzwertig gegen den Türken und meinte auch so, ja geil, Alter, endlich mal ein Kanacken, geh zu deiner Mutter in den Wohnwagen, schon ein bisschen böse, aber ich hätte dann niemals gesagt, und deswegen bist du ein scheiß Dreckstürke, das so geht halt nicht, weil das ist wertender Rassismus, das ist das Einzige, was im Battle nicht geht, ne, was klar nicht geht. Und dann ist es wirklich Grauzone, also für mich ist das so, das geht nicht und alles andere ist erlaubt. Viele sagen aber, nee, ich mache keine Mutterlines, wenn jemand Verwandter gestorben ist, dann mache ich das nicht und so. Die haben dann so, haben sie ein paar Abstufungen so. Also das heißt, das ist ja auch mal eine Form von Respekt. Also bestimmt, ich kann mir das schon vorstellen, die Kunst ist es ja dann, wenn du eben nicht diese, deine Mutter oder Familiengeschichte machst, dann trotzdem gut zu sein mit anderen guten Punchlines, das ist ja eigentlich das ist schwieriger. Genau. Das ist schwieriger. Also eigentlich finde ich das bessere Level. Es ist ganz klar das bessere Level. Es muss halt so ein, ab und zu eine Mutterlein passt schon so. Mhm. Aber es gibt da Leute, die können nur das, auch auf einem geilen Level. Mhm. Aber da ist dann irgendwie der Horizont ist halt nicht groß. Genau, also das ist scheuklappenmäßig. Die haben halt keine Möglichkeit, sich irgendwie künstlerisch zu entfalten. Mhm. Die sehen das aber, glaube ich, auch ganz anders. Weil ich sehe mich als Künstler auch. Mhm. Und die sehen sich wirklich als Rapper. Als die rappen geil, die bringen geil miese Punchlines. Und ich habe auch wirklich so ein... Also ich gehe mit Worten gerne und gut um, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit nuschel. Weil du gerade sagtest, gegen Hautfarbe, ich habe einen Battle von dir gesehen, da hast du gegen Asiaten irgendwie Das war richtig. Und da ging es aber auch schon so. Das war zum Beispiel so, für mich, also ich war ja sein Gegner und das war ja wirklich so quasi wie, also ich nur Thailand-Sachen hier, Essen bestellen, deine Augen und keine Ahnung was, nur auf klein und Thailand quasi und gelb und er wirklich nur auf groß, schwarz und für mich hat er da nicht übertrieben, aber es waren Leute im Publikum, auch bekanntere Leute, die halt meine Hautfarbe haben, die den danach nicht attackiert haben, aber schon so ein bisschen bedroht haben. Sie meinten, hör mal zu, Digga, das geht so nicht. Und das ist halt irgendwie, ich finde das lächerlich, weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne, wenn ich schon sage, hör mal zu, das geht klar, weil ich eine andere Toleranzschwelle habe, dann können die im Publikum, zu denen er das nicht mehr sagt, nicht einfach sagen, hör mal zu, ich bin aber auch schwarz und so. Der hat schon krasse Sachen so gesagt. Er hat es auch nicht so gut gemacht. Es waren leider wenig lustige Sachen dabei, sonst wäre es noch was anderes gewesen, weil was ich gesagt habe, das war nicht nur brutal, sondern einfach auch wirklich, die haben sich totgelacht und er musste auch so schmunzeln. Ne? Mhm. Und was war da? Kannst du dich an den Leiden erinnern? Boah, was war denn da alles, ey? Das war echt viel. Da gibt es diese zweite Runde von diesem Battle, ist halt, das sind nur Punchlines. Also das ist, keine Ahnung, da drehe ich, lass mich überlegen, bück mich halt auch, weil er sehr klein war, zu dem runter. Mhm. Also auch mit Körper Ja, ekelhaft, richtig ekelhaft. Halt. Ja. Mit einem ganz ekelhaften Gesichtsausdruck zu dem runterbeugen, wo er dann wirklich auch mich wegstößt, so nach dem Motto, weil das ist halt ekelhaft, was will der machen? Mhm. Der kann nicht größer werden, das ist scheiße. Wenn er einer zu dir runterbeugt, fühlst du dich kacke. Mhm. Ne? Kannst du ja nicht machen. Und sag ich ja selber, was ist das, Jackie, riech mich wie ein kleines Kind, erzähl doch mal, was ist das für ein Gefühl, wenn jeder Bordstein einen zum Stolpern bringt und du auf den Boden klatscht, oder was ist das für ein Gefühl, wenn du voll auf mich draufläufst und deine Stirn gegen meinen Hoden klatscht, so, und ich rede mit dem wie mit einem Kind und beug mich noch zu dem runter, das musste erstmal 3 Minuten aushalten, danach ging es halt nur auf die Größe und auf Thailand und hier und da und er halt so mit Sklaverei und afrikanischen Dörfern und Peitschenhieben und so. Ich fand's in Ordnung, er hat's ja nicht gut gemacht, aber ich fand's auf jeden Fall akzeptabel so. Aber ein paar Schwarze, da man fand das nicht so lustig. Okay. Ja. Aber das ist ja eine Sache, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was ich erzählen würde. Klar, jetzt im normalen Leben würde ich es genauso schlecht finden und boykottieren, würde sagen, ey, das ist einfach, das macht man nicht, Punkt. Ja, ja. Ja? Ich finde, diese Bühnensituation ist was anderes, weil das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Genau. Und ich finde auch irgendwie falsch, dass sich dann Leute, die im Publikum stehen, die nicht direkt beteiligt sind, das auf sich projizieren. Genau. Ist auch falsch. Deswegen sage ich ja auch, das war auf jeden Fall nicht korrekt, was sie gemacht haben. Und ja, manche Leute haben halt diese Toleranzschwelle nicht. Und der ist in Berlin. Berlin ist ein anderes Pflaster. Hip-Hopper sind eine andere Spezie. Männer sind haben ein bisschen manchmal dicke Eier und krasses Ehrempfinden und so. Das ist dann halt. Also ich hätte es an seiner Stelle auch, ich hätte es erstmal anders gemacht. Und zweitens auch nicht so krass, weil ich weiß doch, das ist nicht meine Stadt. Und da werden viele Hip-Hopper sein, dass da ein paar Haufen schwarz rumlaufen, ist, müsste dem auch klar sein. Aber rechtfertigt auf jeden Fall nicht deren Reaktion so. Okay. Ja. Wenn du sagst, Berlin, also der war jetzt nicht aus Berlin, der. Nee, der kam da nochmal her. Aus irgendeinem schlimmen Dorf in Bayern. Der Name weiß ich nicht mehr. Das wusstest du, dass du gegen den. Ja, ja, Nee, nicht Oberschleiß. Ja, ja, klar, ich habe ja alles, da recherchiert man ja. Ach so, okay. Das war ja so ein A-Cappella-Battle. Das erste A-Cappella-Battle, was ich angeboten bekommen habe. Okay. Ich habe dann ein paar Mal dieses Turnier mitgemacht mit Freestyle und so. Und dann haben wir gesagt, wir haben einen Gegner für dich für dein erstes A-Cappella-Battle. Und das war halt er. Und dann guckst du direkt bei Facebook, wo kommt der her? Was? Nürnberg? Und dann so ein Dorf bei Nürnberg. Ein kleiner Thailänder, der aus Nürnberg kommt. Da brauche ich ja nicht mehr, mehr brauche ich ja gar nicht nachforschen. Okay, dann wusstest du, hast ja quasi, da baust du in deinem Kopf schon die Geschichte und die Punchlines. Genau. Und dann. Das hat dann gereicht. Also da ist ja das ist so viel optische Angriffsfläche, da brauche ich ja nicht mehr irgendwie nach Familie gucken oder sonst irgendwas oder mir irgendwas Krasses aus dem Arsch ziehen geht. Okay. Brauchen wir da gar nicht mehr. aber das ist ja auch interessant, weil es ist ja extrem oberflächlich, so die Angriffsflächen. Ja, also so, du nimmst ja halt die Easy Targets, gell? Genau, aber es hat bei ihm gereicht. Aber ich hab's ja so gemacht, ich habe ja, genau, wenn du es easy, du kannst die Easy Targets nehmen, aber dann musst du Lines bringen, die zu dem Thema noch nicht gehört haben. Okay. Ich hätte es nicht da hinkommen und sagen können, bababababa, rumgesessen, fumgenessen und deswegen seid ihr Leute, die Hunde essen. Mhm. So, da hätten die Leute nicht geklatscht. Mhm. Weil okay, ja, Thailänder, Asiaten essen Hunde, lustig. Mhm. Aber musst du halt andere Sachen bringen. Oder das anders ausschmücken halt. Mhm. Ja. Und wenn du dann, du musst ja dann auch auf den eingehen, also jetzt gerade im Battle Rap, was er gesagt hat und das dann verwenden und dann. Nee, im A Cappella Battle muss ich das nicht. Achso, muss nicht. Das sind ja, er hat drei vorgeschriebene Sachen, ich habe drei vorgeschriebene Sachen. Okay. Leute, die richtig gut sind, machen halt am Anfang ihrer geschriebenen Runde noch einen kleinen Freestyle-Konter auf das, was er gerade gesagt hat. Okay. Aber richtig darauf eingehen kannst du nicht, weil du hast ja deinen geschriebenen Text. Okay. Das sind auch die, die dann etwas länger gehen, die. Ja, genau, die gehen lange, ja. Okay. Dreimal 3 Minuten bis dreimal 6 Minuten. Okay. Ja. Und okay, zurück zu dem Battle-Rap zu kommen. Mhm. Das heißt, wenn du dann jetzt jemanden battlest und der dann was sagt, ist ja die Kunst, drauf einzugehen, oder? Ist es beim Freestyle, ja. Beim Freestyle ist es, also ist es so eine Regel oder ist es eine Option? Ist keine Regel, aber jeder weiß, das ist das Schwierigste. Okay. Und das wird auch dementsprechend durch Jubel. Genau. Am meisten gefeiert dann, würdig. Und was mir aufgefallen ist, ich habe da ein bisschen durchgescrollt, man merkt dann so bei den, ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, aber ich sage das mal, wie ich das mitbekommen habe, viele können sich vielleicht wohl nur die letzten Sätze von dem merken und dann drauf eingehen in seinen. Und manche schaffen es auch mal, Lines, die der andere zwischendrin gebracht hat, sich zu merken. Ja. Was mir ganz häufig aufgefallen ist, dass die Leute extrem im Kopf arbeiten, weil du dir drauf natürlich dann wie muss ich mir das vorstellen? Erzähl das mal, wie ist denn das? Das ist einfach nur krank. Also man kann es, ich weiß nicht, ich würde ja auch gerne mal so eine Studie dazu irgendwie sehen oder so, weil das ist, glaube ich, so dass das Krasseste, zu was der menschliche Kopf, glaube ich, so fähig sein muss, weil du einfach, du hast einen Beat, der läuft. Das heißt, du hast einen Rahmen, du hast eine Zeitspanne, in der du was zustande bringen musst. Erstmal selber. Mhm. Ne? Allein schon, wenn ich dir sage, also die meisten Leute können sich ja nicht mal ohne Beat hinsetzen und was schreiben, reimen, überlegen. Ja. Und du stehst da und da hast du es muss sich reimen, du hast den Beat als Rahmen und es muss auch irgendwie zum Gegner passen und es darf nicht scheiße klingen. Das heißt, du freestyles irgendwas auf ihn los, dann antwortet er darauf. Das heißt, du überlegst schon, okay, was kannst du gleich machen, was hat er gerade gesagt, was reimt sich da drauf, dann haut er aber am Ende noch eine Line raus und denkst dir, okay, gut, am Anfang hat er das gesagt und dann versuchst du dir, also ich versuche das so, mir so Stichworte, diese Endworte der Pointen zu speichern und dann bete ich einfach, und das klappt eigentlich auch immer, dass ich darauf noch einen Reim finde. Okay. Das heißt aber, in deinem Kopf gibt es einfach, also andersrum, wenn ich dir ein Wort sage, würdest du ganz viele Sachen wissen, die sich drauf reimen. Das lernt man oder das weiß man irgendwann? Ja, genau. Okay. Also man lernt das, aber ich bin jetzt da auch nicht so, ich bin nicht so der Reimfetischist. Also ich kann das auf jeden Fall, wenn ich mich hinsetze, aber es gibt richtig kranke Leute, da denkst du wirklich, okay, das sind Autisten. Mhm. Weil die in Sekundenschnelle unfassbare mehrsilbige Reime, was noch Königsdisziplin ist, ne? Ja. Mehr Silben ist ja erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber auf jeden Fall. Also klar, Reime irgendwann, wenn du da drin bist, siehst du halt wirklich irgendwo überall Reime, ne? Ist halt. Und ich dachte mir eigentlich so ein bisschen, also was ich so an Deutsch-Hip-Hop gehört habe, ist halt so Freundeskreis. Mhm. Und da kenne ich natürlich auch die Texte, weil halt ich da auch viel im Kopf arbeite und die Texte halt höre. Und mir fällt jedes Mal auf, dass extrem viel recycelt wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja, ist auch so, aber bei den Songs, deswegen ist es auch so schwer, gute Songs zu machen, weil die halt wirklich nur 2x16 Dings haben, 2x16 Bars haben, die haben 3 Minuten Zeit, die haben einen Beat und da, die haben ja viel weniger Platz als wir, ne, zum Beispiel. Also ein Song ist wirklich, aber klar, das unterscheidet dann auch die krassen Lyricists von den richtig guten. Mhm. Die halt wirklich reimen und neue Worte dazu haben, wo du denkst, wie kommen die auf sowas? Und das in diesen engen Raum zu packen, ist eine Kunst halt. Gibt es so typische Reime, Stile von den Leuten? Also gibt es so, wo man halt weiß, der ist halt immer. Ja, klar. Natürlich. Erzähl mal, was ist bei dir so? Oder was also bei mir ist, mir wird ja immer, also klar, Battle Rap lebt von Überspitzung. Ja. Ne? Und mir wird immer wieder gesagt, hör mal zu, der Cynic, der reimt immer, du mit deinen einsilbigen Reimen. Ne? Ja. Was sagst du zu jemandem oder was? Nee, das sagen die alle zu mir. Okay. Ne? Ich kann nicht reimen. Ich habe einsilbige Reime. Ich reime immer nur Haus, Maus, Klaus, genau, Rein, ja, Schwein, Sein. Ja. Stimmt nicht. Ne? Stimmt nicht. Es sind immer 2 bis 4, manchmal 6 Silben. Mhm. Immer. Aber das Ding ist, ich mache es aber viel weniger als alle anderen. Mhm. Ich lege da weniger Wert drauf, weil ich weiß, mit Reimen kannst du kein Battle gewinnen. Mhm. Niemand gewinnt ein Battle, wenn der jetzt einfach nur aufgrund der Silben, die er jetzt gefunden hat. Weißt du, weil ich verschwende meine Zeit nicht damit, krass viele Silben zu finden und dass das alles von der Reimstruktur, von den Reimpatterns, von diesen Bauklötzen her, reimtechnisch ganz alles sauber ist. Ich reime auch mal Schwein auf Sein, aber was dann, aber den Inhalt, den ich da reinpacke, der ist dann halt Bombe. Das heißt, du probierst die Pointe zwar einfach zu reimen, aber den Text dazwischen irgendwie aufwendiger zu gestalten. Mm. Nee. Also klar habe ich einen Reimanspruch. Ich denke mir so, okay, 3 bis 5 Silben müssten es immer sein und sind es dann auch zwangsläufig. Aber das Ding ist halt, es ist halt, die Punchline ist halt wichtig. Du gewinnst halt Battles, indem du bessere Sachen sagst, deutlich sagst und puncht. Dadurch gewinnst du ein Battle. Und nicht dadurch, dass du eine halbe Minute lang geile Reime irgendwie findest. Mhm. Ich lege darauf keinen Wert, das habe ich auch so offen gesagt. Aber da merkst du auch, dass ja alle Rapper sind. Mhm. Rapper sind Reimfetischisten. Mhm. Und die hören, die denken sich so, Alter, der macht die, was ist das hier? Warum klatschen die Leute, wenn er eine halbe Minute lang sagen, tragen, fragen, klagen, reimt, aber der Inhalt ist super entertaining. Mhm. Die Leute lachen sich kaputt. Mhm. Und das ist besser, als wenn jemand ohne Punchline dann halt irgendwie eine halbe Minute irgendwas sauberer reimt mit mehr Silben. Mhm. Also so sehe ich das, ne? Okay, das ist natürlich auch so ein Stück weit eigener Style. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ist auf jeden Fall ein eigener Stil, ja. Was für Stile gibt's noch? Ach, zum Beispiel, ich habe jetzt im Februar einen Mighty Mo, heißt der. Mhm. Der ist so der krasseste mit momentan. Mighty Mo klingt nach großer Mo, ist er wirklich so groß? Ja, der ist so groß wie ich. Ist halt Mighty, super viele Künstler heißen Mighty, weil Mighty mächtig bedeutet und so. Ist eigentlich ein Kindergarten-Rapper-Name, den man eigentlich mit 14 gibt oder so. Aber ist halt da haften geblieben, passt auch, der ist ein super Battle-Rapper. Und er legt zum Beispiel, der ist auch einer von denen, der das im Battle auf jeden Fall ansprechen wird. Der hasst das wie die Pest, dass ich halt so wenig Wert auf Reime lege. Mhm. Ne? Und dazu habe ich im letzten Battle, wo ich hatte, eine Imitation von ihm gemacht. Okay. Und habe halt auf das Wort Osteopathen irgendwie 25 Reime gehabt. Okay. Ne? Und nur um zu zeigen, hör mal zu, Reime finden kann ich auch, ne? Mhm. Ich lege da aber keinen Wert drauf und habe das halt extra in seine Imitation gepackt, weil er halt auch so viel Wert darauf legt. Und ich musste auch mittendrin abbrechen, weil der ganze Laden einfach sich im Bauch gehalten hat, weil es so lustig war. Also das muss ich auf jeden Fall reinziehen. Okay, Osteopathen, ne? Halt die Fresse, genau. Spaten oder was? Ne, ne, ne. Osteopathen. Osteopathen. Ach so. Stoffleoparden. Ah, okay. Ostseekloaken. Okay. So. Ach so. Krank halt, ne? So. Okay. Genau. Okay. Und das halt mit seinem Stil wieder halt rappt gemacht und das hat übelst gekillt. War richtig geil und er ist auf jeden Fall, er legt sehr viel Wert auf Reime, findet krasse Reime und ich habe da auch krass Respekt vor, dass der Punchline, der kann auch noch gut punchen und krass reimen. Das ist richtig krass bei dem halt. Und der wird auf jeden Fall darauf rumreiten, dass ich kein Rapper bin, dass ich da halt keine Silben, dass ich nicht reimen kann und so. Aber genau, das ist halt sein Rap-Stil. Dann gibt's noch andere, die halt gibt's noch den Fresh Polacken zum Beispiel. Der ist Pole. Der ist Bombe, legt auch super wenig Wert auf Reime, aber wenn's drauf, macht's so wie ich eher so, ist natürlich ein richtiger Rapper auch, aber guck nach dem Gegner. Wenn er einen Gegner hat, der hatte zum Beispiel einen Gegner schon mal, der so auch ein bisschen in den Charts war, so einen Vertrag hat, der sich so wie ein krasser Rapper fühlt und hat dann wirklich so wie er auch gerappt. Ne, krasse Silben gefunden, krass technisch, super gerappt, schnell und so geil, aber normalerweise reimt er auch beim Freestyle sowieso Katastrophe, aber auch unsauber. Sehr viel unsaubere Sachen. Was ist ein unsauberer Reim? Unsauber ist, was der hat gereimt, Patrick Swayze auf Dirty Dancing. Okay, so, ja. Todesunsauber, ne? Ja. Sowas zum Beispiel, also leg nicht viel Wert auf Reime, aber mir sind die immer super sauber. Mhm. Also da dreht sich alles im Grab um. Mhm. Also das ist auch der Einzige, weil der so auch so einen polnischen Akzent hat, der damit auch durchkommt mit diesen unsauberen Reimen. Okay. Deswegen, aber er kann halt auch anders. Mhm. Deswegen, also das ist so. Interessant ist ja bei diesem unsauberen Reim, dass aber der Kontext ja stimmt. Ja, das ist ja stimmt der Kontext, aber es muss sich immer reimen. Das ist ja die oberste Prämisse von allem. Okay. Und wenn du dann mit so unsauber, teilweise fällt das leider kein zweites Beispiel ein, aber so krass unsaubere Sachen halt. Und guckt man sich da Sachen ab oder nimmt man die einfach an? Das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Wenn man in so einem Battle-Rap ist und auf Sachen eingeht, kommt ja häufig ja auch mal die gleichen Sachen. Es geht ja, halt irgendwie um die Mutter und ums Knieficken und was auch immer was. Und dass man halt auch relativ schnell dann drauf antworten oder Konter geben kann, hätte ich so die Angst, dass ich irgendwie so die Standardgeschichten irgendwie aufnehme und dann das alles klingt wie aus einer Suppe. Ja, ist auch, ist man auch nicht vorgefeilt auf jeden Fall. Manchmal, aber das ist bei jedem Battle Rapper auch, da merkt man halt so die köpflichen Unterschiede halt. Du hörst eine Line, dann willst du kontern und du weißt, der Rapper hat das schon mal gemacht, dann bringen die das trotzdem nochmal und sagen am Ende, ja, habe ich schon mal gebracht und rhyme dann irgendwas auf, ja, habe ich schon mal gebracht. Mhm. Ne? Oder gibt es die nächste Kategorie, die halt anfängt und aber mittendrin merkt, okay, das hatte ich schon mal und dann noch einen Reim dazwischen schiebt, um noch was anderes zu machen. Hauptsache nicht das davor gesagt. Ja. Ne? Also mir ist auch schon, glaube zweimal passiert jetzt, aber super selten. Aber zweimal auch passiert, dass ich dann dasselbe Wort halt gereimt war. Das ist mein Slogan, ich bin kräftig wie Hulk Hogan. Mhm. Ist mir letztens nach 3 Jahren dann nochmal rausgerutscht, nach 2,5 Jahren. Ärgert man sich in dem Moment, aber in der Schnelle konnte ich halt nichts, habe ich nichts anderes gefunden. Okay. Und das war auch die letzte Line vom Battle, hat noch gepasst so gerade. Aber ist, ja. Das heißt, du musst dich dann permanent eigentlich wieder selbst erfinden. Beim Freestyle ist ja das Geile, es gibt ja keine es gibt nicht ein einziges Freestyle-Battle, was identisch mit dem anderen ist. Mhm. Ne, weil einer atmet anders, einer betont das Wort falsch, du kannst ja so viele Sachen sagen im Freestyle und die richtig guten, die beziehen auch Sachen mit ein, die in der Umgebung passieren. Mhm. Ne? Das heißt, keine Ahnung, ob jetzt da eine Wasserflasche steht oder ein Red Bull liegt oder was der für Klamotten anhat oder wie die Mütze gerade sitzt oder ob es einen Zwischenfall gab, ob jemand in der Crowd zwischengerufen hat oder ob sich jemand daneben benommen hat, ob irgendwas umgefallen ist, so. Deswegen, also, es gibt so viele Möglichkeiten. Jede Silbe kann ja da irgendwie eine andere Richtung vorgeben für das Battle. Das ist schon echt komplex. Mit diesen ganzen Gegnern, also wie dieses Jahr auch eine Liga, wie ich das mitbekommen habe, wie ist denn das, wie viele Leute gibt es denn da? Also was sind... Kann man gar nicht sagen. Sind so viele, also gibt es da Vergleich Fußball, gibt es da halt irgendwie dann 20 Leute, die in der Liga drin sind. Wann bist du in der Liga, wann bist du nicht in der Liga? Also jeder ist in der Liga. Also jeder, der auf der Bühne ist quasi in der Liga, aber es gibt ja keine Liga, es gibt keine Tabelle. Mhm. Es gibt Battle-Rapper, es gibt super viele Battle-Rapper und es gibt ja 2 Plattformen auch. Also uns, Rapper Mittwoch. Okay, was gibt's noch? Und dann gibt's noch Don't Let the Label Label You. Okay, dann. Kurz Diltily, D-L-T-L-L-Y, genau. Und das ist halt so, jetzt nicht die Konkurrenzplattform, die machen auch ein bisschen was anderes so, aber da gibt es, die haben zum Beispiel nur A Cappella Battles, die freestylen gar nicht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin Newcomer, ich kann nicht freestylen, ich will nur A Cappella Battle machen, so ein festgeschriebenes, geplantes, dann gehst du halt dahin und die machen halt so viele Newcomer-Events. Das heißt, die haben viel mehr A Cappella Battle Rap als wir, aber wir haben halt die große Bühne, wir haben 700 bis 1000 Leute, wir sind größer, länger und auch von der Qualität her kann man es mittlerweile nicht mehr so richtig sagen, aber ist auch so ein bisschen Stress, so Spannung zwischen den 2 Plattformen ist ein bisschen scheiße, aber Battle Rapper gibt's, wenn ich jetzt schätzen müsste, vielleicht 100 oder so. Gegen wie viel hast du schon gerappt? Boah. Alter, ey. Also jetzt die festgeschrieben oder generell einfach also, Gegner auf der Bühne? Ja, genau, wie viele Gegner auf der Bühne hast du? Was ist dann so dein Track Record? Lass mich mal überlegen, wenn ich 16 Battlemanias gemacht habe, immer pro Ding 3 Dinger, 2, 3, 32, 5, sagen wir mal 40, 5 Dinger, 50. Also auch nicht so viel. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt irgendwie, also mein Gefühl war so, klingt so nach 300. Aber 50? Nee, ich meinte ja gerade, es gibt 100 Battle Rap. Okay, ja. Ja, wieso? Da kann ich ja gar nicht 300 Battle. Ja. Okay. Und wie oft kommst du auf den gleichen Gegner? Also wie oft wiederholt sich das? Ja, das Ding ist, wenn du an diesem Turnier halt teilnimmst, kann es natürlich immer sein, dass der eine dann auch ins Finale kommt und dass du ihn da wieder triffst. Ne? Mhm. Aber es gibt einen, den habe ich 2-mal im A Cappella gebattelt und 3-mal auch in diesem Turnier. Mhm. Also das ist das meiste. 5-mal habe ich den gebattelt. Und da ist auch so eine kleine Fehde, Bong Taggy heißt er. Okay. Da ist halt auch so eine kleine Fehde daraus entstanden, weil er halt auch sehr, sehr gut ist. Und dann hat das so mit normal MC-mäßig halt angefangen, ich bin besser, ich dachte mir so, der ist scheiße, der ist nicht so gut wie ich mach den platt. Und dann hat den das gewurmt, weil er ein schlechter Verlierer war, dann haben wir uns in dem Freestyle mal getroffen, da hab ich gewonnen, dann hat mal der im A Cappella gewonnen und dann gab es halt jetzt im Januar diesen Jahres halt nochmal ein richtig großes Rematch und ja, das habe ich dann auch nochmal gewonnen. Und genau, also solche Sachen gibt's auch, dass Leute wirklich 3, 4, 5 Mal aufeinandertreffen. Mhm. Aber es ist natürlich geil, wenn es halt auf dem Level, wenn es 2 gute Leute sind und die sich auch wirklich nicht abkönnen, das ist natürlich geil. Also du magst Bong Taggy nicht? Auf der Bühne? Nee, ich mag den nicht. Also ich mag den auch, also der kommt mir sehr, sehr unsympathisch rüber so. Ich habe von vielen Leuten gehört, der ist sehr, sehr arrogant und was ich halt gehört habe, ist, dass wenn man nach Niederlagen halt nicht nach klare Niederlagen nicht eingestehen kann, hör mal zu, da war der besser. Da finde ich behindert. Also ich weiß nicht, das ist scheiße. Das ist auch ein bisschen so, ich meine, brichst dich keinen Zacken aus der Krone, ich bin 10 Jahre älter als der und ich war in dem Battle einfach super krass. Da ist kein Problem, wenn er sagt, hör mal zu, Okay, habe ich vorher große Fresse gehabt, du hast mich ein zweites Mal geschlagen. Ist gut. So. Das ist so, die Leute sind dann so erpicht auf ihre, Je nach Charakter. Ehre oder was auch immer. Je nach Charakter, genau. Es gibt Leute, die sind halt, es gibt Leute, die können zugeben, wenn die schlechter sind, mhm, und Leute, die können es halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich an seiner Stelle reagiert hätte, weil ich habe es natürlich auch ekelhaft gestaltet, weil der mir wirklich auf den Sack gegangen ist und dann mit seinem, ja, aber im Rematch werde ich dich ficken und ich habe Informationen und so und da wird es richtig knallen und so. Und da habe ich voll einen drauf gesetzt, ne? Oder wirklich für jeden im Raum klar war, okay, der hat verloren, der hat 3-0 dann auch verloren. Und dann danach noch zu sagen, ja, aber das und das hätte gewesen sein können, das dann halt, ist halt ein bisschen schwach. Hätte Fahrradkette. Ja, genau. Und er hat Informationen, heißt es, der hätte sich auf dich besser vorbereitet, weil keiner mit deiner Ex-Freundin gesprochen hat und sagt. Nein, aber der meinte halt, es war in einem Interview, wo er auch ein bisschen was getrunken hatte nach einer Battlemania. Und da meinte er halt so, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein Rematch machen, weil ich muss dir noch ein paar Sachen sagen, damit würde ich dich in den Boden stampfen. Und ich stand nur so daneben, dachte mir so, okay. Und so habe ich mich halt auch das Battle auch vorbereitet. Und dann war das wirklich ein Erdrutsch. Aber er war auch sehr krass. Zumindest eine Runde von den dreien war sehr, sehr krass. Und das wird auf jeden Fall so, ist so eins der Top 3 Battles aller Zeiten mittlerweile. Hat fast 500.000 Views jetzt in einem halben Jahr, in 7-8 Monaten. Also richtig krank. Okay. Und das geht eine Stunde, weil wir uns so viel zu sagen hatten, hat jede Runde 7 Minuten. Wow. Ja, das war geistige, von beiden auf jeden Fall geistige Höchstleistung. Wie lange brauchst du, dich auf so ein Battle vorzubereiten? Also, was muss ich mir vorstellen? Das ging ja alle 14 Tage, ist das, gell? Battlemania. War, genau. Okay. Aber ist jetzt auch nur noch einmal im Monat und auch nicht nur in Berlin, sondern außerhalb, weil es so groß geworden ist, die gehen auf Tour und so. Aber man sagt normal 2-3 Monate. Also 3 Monate vorm Battle gibt man Bescheid. In 3 Monaten battest du den A Cappella. Aber der hat jetzt so lange gestichelt und das war schon von vornherein so lange klar. Wir hatten aber keinen Termin. Das wusste ich, also es war von Anfang an nicht klar, dass wir battlen, aber richtig klar gesettelt haben wir es dann irgendwie, glaube ich, sogar bestimmt ein halbes Jahr vorher oder 7 Monate vorher. Was heißt gesettelt? Machst du das mit dem? Oder nee, der Veranstalter. Die machen dann Chat auf mit den Rappern. Ja. Und, Chat? Genau. Ja, Chat. Bei Facebook. Echt? Ja, Facebook. Ja, Facebook-Chat. Wo alle in der Gruppe sind. Ja. Und dann werden die Rundenlängen geklärt und so, die ganze Scheiße. Genau. Okay, und dann hieß es dann so, ihr beide dürft aufeinander los. Genau. Und das heißt, ab da bereitest du dich dann vor und schreibst du dann, keine Ahnung, wie das ausfällt. Ja, da sammelst du Ideen und meinst, ich brauche super lange zum Auswendiglernen, weil ich auch viele Kleinigkeiten achte und vielleicht nicht so gut auswendig lernen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auch sehr aufwendig alles. Ich gucke so, dass ich das Battle wirklich einen Monat bevor das Battle ist, dass ich es dann aber wirklich schon ohne zu lesen komplett auswendig drin habe. Ja. Dass ich dann einen Monat lang nur noch so an Kleinigkeiten feile. Also Betonung zum Beispiel. Betonung, oder? Laut, langsam, in das Publikum gucken, nicht ins Publikum gucken, was mache ich für ein Gesicht? Bin ich jetzt aggressiv? Bin ich jetzt lustig so? Oder vielleicht noch, oder beim intensiven Lernen, das ist das geilste Lernen, wenn du den drin hast und warst den Text schon drin, du kannst richtig aggressiv zu Hause rummachen. Wenn du merkst, okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, das ist ein bisschen zu laut, so Kleinigkeiten halt. Nimmst du dich dabei auf? Nee, gar nicht. Das ist rein aus dem Gefühl, auch wie beim Comedy. Alles aus dem Gefühl. So. Mhm. Ja. Das ist ja schon relativ viel Text, was du dann auswendig lernst. Ey, das ist unfassbar viel. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie viel Text das ist. Und das Ganze haben wir ja über die Bühne, und er war auch krass, das Ganze haben wir über die Bühne gebracht. Und ich glaube, jeder hat sich so vielleicht so 1-2 Mal verhaspelt. Und das ist ja 7 Minuten lang bam, bam, bam, bam, bam, so. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Echt. Und es reimt sich alles und es hört sich sauber an und es ist pointiert und es ist gut gemacht. Das ist echt krass. Das ist echt hart. Ey. Danach bist du auf jeden Fall erstmal im Arsch. Das glaube ich, ja. Das Gehirn erstmal leer, ja? Ja, das Gehirn erstmal leer. Dauert auch super lange, bis der Text wieder raus ist. Ja, weil du. Na klar. Der ist eingebrannt. Ja, ne? Ich kenne das. Ich habe, also du kannst mich nach wie vor nachts um 3 Uhr wecken und ich kann immer noch Zitate aus der Zauberlehrling, den ich in der Grundschule lernen musste, so, dann, weißt du, instantan läuft es wieder. Und den hast du da ja vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder was, nicht so oft durchgegangen, bist du nicht so oft wie wir diese scheiß Raptexte. Ne? Aber manche Sachen brennen sich in den Kopf ein, genau. Und brennen sich in den Kopf ein bedeutet auch, dass du die auch relativ häufig wieder verwendest? Weil das ist ja die Gefahr. Das ist ja das Geile, du verwendest ja nichts davon wieder. Du schreibst ja ein so ein Ding und dann ist das weg. Du performst das nur einmal und danach kannst du den Text wegschmeißen. Weil das ist halt nur dieses eine Battle, dieses eine Video, was gemacht wird, dieser eine Abend, wo dieses eine Battle ist, und danach ist es weg. Es ist ja kein Album. Was die Leute, klar, gucken sich die Videos nochmal an, aber wann soll ich die nochmal vortragen? Kein Kontext. Kein Sinn, ja klar. Muss ja gleich selbst sein, ja, okay. Ja, genau. Deswegen muss man so schnell wie möglich vergessen. Dann. Und wie vergisst du das? Alkohol? Nee, Koks. Koksnutten. Nee, aber indem du neue Texte schreibst und halt, klar. Das war jetzt so ein Stück weit auch dein Tagesgeschäft Texte schreiben für Comedy oder für Rap Battles? Ja, ich schreibe super, super viele Texte. Ich schreibe auch für andere Künstler Texte. Jetzt Texte für Musik, Lyrik? Beides. Okay. Beides. Also Musik und Comedy. Mhm. Und habe auch schon Sketche geschrieben, die auch noch verfilmt werden müssen und Lieder, die umgedichtet wurden. Und also ich habe noch super viel auf dem Laptop, also super viel im Schrank. Okay. Die Waffe ist geladen. Die Waffe ist geladen. Und wie schreibst du? Also auf dem Laptop, alles auf dem Laptop. Ja. Das heißt, den hast du auch immer dabei oder wie machst du, wenn du den Nö, hast? Ich fahre rum, dann kurz Ding aufs Handy. Irgendwie so ein Stichwort aufs Handy oder die Stichworte, die ich brauche, um mir das dann zu Hause zu merken und dann zu Hause Handy rausholen. Also wenn ich die Gedanken irgendwo anders habe, Handy rausholen, dann auf dem Laptop. Mhm. Irgendwie die Sachen schreiben, Reime aufschreiben oder neue Ideen aufschreiben. Und was für ein Environment brauchst du? Brauchst du auch irgendwie Ruhe, Krach? Ja, bei mir zu Hause ist es super geil. Also ich kann wirklich, ich weiß nicht, wie lange das noch so gut geht, aber die kreativen Ergüsse sind nonstop. Also wenn ich mich hinsetze wirklich und mir denke, okay, jetzt überleg dir mal was oder egal zu welchem Thema, es ergiebig des Todes. Also es kommt so viel bei raus, was auch wovon auch viele Sachen ich noch gebrauchen kann und so. Super geil. Aber ganz, ganz Ruhe kann nicht sein. Es muss immer Geräusche geben. Mhm. So. Und ich muss auch immer dazwischendurch nochmal ganz kurz Handy oder meistens das Fernseher an, Laptop ist an und Handy auch. Mhm. Also ganz stille wie früher bei der Schule beim Lernen geht nicht. Okay. Ja. Und das ist dann ein Environment, wo einfach dann Sachen rausfallen aus der Kreativität und die ordnest du dann später zu. Das kann mal Battle-Rap sein, das genau. ist mal Lyrik, das ist ja das Musik. Geile. Und du das kannst manchmal so, manchmal, letztes Mal habe ich auch mir eigentlich gedacht, eigentlich, wenn ich faul wäre, könnte ich so viele Punchlines aus dem Battle-Rap nehmen, so viele lustige Sachen und die einfach beim Comedy auf der Bühne bringen. Mhm. Aber werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal machen, wenn ich irgendwie so einen Schreibstau habe oder irgendwie sowas, aber habe ich bis jetzt, glaube ich, ein, zwei Mal oder dreimal irgendwie so ganz kleine Dinger, das ist keine Riesendinger, so kleine Punchlines genommen, die bei Comedy dann auch super gezogen haben. Mhm. Es ist ja, wie gesagt, hast du ja vorhin auch schon richtig erkannt, sind ja, es geht ja bei beidem um Pointen, um Punchlines. Genau. Ja. Deswegen, eigentlich könnte ich wirklich das überkreuzen, aber momentan reichen die Ideen noch für beides aus. Das ist gut, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn du dann irgendwann deine Comedy-Punchlines mit in den Rap-Battle nimmst, wenn du schon sagtest, die Gegner bereiten sich ja vor. Das heißt, die gucken dann vielleicht gegebenenfalls deine Comedy-YouTube-Videos und sagen so, haha, guck mal hier, der Kleine, der kann nur noch recyceln und nichts Neues machen. Aber wenn, dann wäre es eher andersrum, weil von Comedy würde ich nichts in Battle-Rap nehmen. Da bin ich einfach auch so lustig, ich habe meine Punchlines, aber die Punchlines aus dem Battle-Rap, die kann ich beim Comedy bringen. Mhm. So, weil Comedy ist für mich so, das ist die krassere Kunst, das ist schwieriger. Ein paar Minuten Comedy zu schreiben, ist viel schwieriger. Aber wenn ich weiß, okay, das hört sich lustig an, das war brutal da beim Battle-Rap, dann kann ich das als Kleinigkeit mit reinnehmen. Ganze Sachen würde ich nicht nehmen, aber wenn es um dicke Frauen geht, nehme ich halt meine Punchline, wo ich irgendwas über eine fette Mutter gesagt habe, nehme ich dann einfach mit rein. Mhm, so. Okay. Ja. Zu dem Battle Rap-Mann zurückzukommen ist, wenn du sagtest, das andere ist ein wirklich echter Rapper oder echter Hip-Hopper. Mhm. Wie viele Leute von diesem harten Kern sind wirklich in der Szene, also verdienen damit ihr Geld und haben Keine. Alben und Keine. Sonst irgendwas? Also sind ja, wie gesagt, ist ja eine Subkultur. Ne? Da ist es relativ klein. Also nee, es ist super groß. Also jeder Rapper, von dem du jemals gehört hast, der kennt uns. Also die kennen alle Rapper Mittwoch, die richtigen Chart-Rapper, Sido, Bushido, wie sie alle heißen. Ja. Alle kennen Rapper Mittwoch, aber ist eine Subkultur, es wird immer größer, merkt man ja auch an diesen Likes und an den Deutschland-Tour und in Wien sind wir und in der Schweiz sind wir und in München, Köln und alles super geil, ist auch ausverkauft und so, aber es ist halt, du kannst halt davon nicht leben und die Leute, die bei uns auf der Plattform, auf dem, sag ich jetzt mal so, monetären Level, ne, weil von der Qualität her ist kein großer Unterschied, aber so von der Tragweite her, die halt bei uns battlen, sind halt keine Leute dabei, die beruflich Rapper sind. Also davon hat keiner einen Plattenvertrag, davon verkauft keiner Platten. Es gab zwei haben es geschafft, bei Rapper Mittwoch in die Cypher zu kommen, Freestyle, Bams, Bams, Battle zu machen, abzureißen und danach ein richtig geiles Album zu machen, zu charten, Plattenvertrag, Bams, vom Rap-Leben. Das als Sprungbrett zu benutzen. Okay. Genau, das haben zwei Leute, zweieinhalb so geschafft, würde ich sagen. Der Rest träumt davon, ne, weil die alle Rapper sein wollen auch und Rapper sind auch, aber sonst, klar, machen die Mixtapes oder Alben, aber keiner lebt vom Battle Rap. Keiner lebt vom Rap. Okay. Ja. Das heißt, eigentlich, also wenn man es jetzt so als cooler Rapper sein möchte, ist das der falsche Weg zu gehen? Nö, es haben ja schon zwei geschafft. Und das ist der Traum. Das Ding ist auch, bei dieser Szene ist das wirklich krass, also das musst du auch erst kennenlernen, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Also die das ist für die auch kein Spaß. Also die rappen nicht so aus Spaß. Klar macht es denen auch Spaß, aber die nehmen das wirklich ernst. Echt? Ne, die nehmen das wirklich ernst. Die haben den Traum, wirklich Rapper zu werden und haben auch Talent. Und es ist krass, wie viel Talent dabei ist, was dann irgendwie nicht an die Decke kommt durch irgendwelche Connections oder so, weil, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, PR machen würde oder so, ich würde bei Battle-Rappern suchen, weil es gibt fast, also außer Ausnahmetalenten im richtigen Rap-Game, gibt es keine krasseren Lyriker als Battle-Rapper. Ja, das ist auch so, was ich nicht verstehe. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe mir mal letztens was von Bushido angehört. Und der verdient ja wirklich damit Geld. Also ist ja irgendwie auch Berliner und so. Und wenn ich mir das angucke, so seine Lieder, was da so lyrisch zu bieten haben oder was für schlechte Reime da sind, wo ich mir denke, so, ey, aber, also abgesehen davon, dass er die Sachen ja nicht mal selber schreibt, sondern schreiben lässt, abgesehen davon, kommt es aber da auch nicht drauf an. Also jeder normale Rapper hat ja auch so, Bushido, das steht doch nicht für gute Reime. Und ich will von dem auch keine krassen Reime hören, aber wenn ich hole mir trotzdem sein Album. Der ist kein krasser Lyriker, aber der erzeugt eine Stimmung mit seiner Mucke, die geil ist. Weil wenn du das Album hörst, fühlst du dich cool, der zieht dich emotional voll mit. Und da gibt's andere Rapper, die achten halt nur auf Reime, das sind halt auch richtige Lyriker und manche bringen halt stumpfe, zweisilbige Reime die ganze Zeit und aber versetzen dich aber ein geiles Feeling, deswegen das kann man so nicht sagen. Okay. Aber ich meine, das ist eher bezogen auf PR-Leute halt, die Rapper rausbringen oder Werbetexter oder was. Jeder Furz-Battle-Rapper ist ja ein besserer Werbetexter als die Leute, die es gelernt haben. Ja. Weil keiner von denen könnte so einen Text schreiben. Ja. Aber so viele Battle-Rapper könnten krasse, lustige Reime, catchy Phrases irgendwie für alle Werbeflächen irgendwie klar machen. Du meinst also, dass dieses Potenzial dieser Gruppe eigentlich viel zu unentdeckt ist? Oder? Ja, es ist also nicht unentdeckt, aber ungefördert auf jeden Fall. Ja. Was kann man dagegen tun, das mehr zu fördern? Kann man dagegen tun? Es wird sowieso immer größer. Und gibt es irgendwann, oder denkst du, jetzt? Nein. Also es wird von der Qualität her, wird es auf jeden Fall, wird schwierig, dass es gleich bleibt oder steigt oder wieder so gut wird wie vorher, wird schwierig von der Qualität, aber von der Tragweite, von der Größe her, es wird immer größer auf jeden Fall. Und es wird auch irgendwann, es ist sogar schon so, dass irgendwie mal in Erwägung gezogen wurde, eine unabhängige Fernsehsender, dass sie eventuell mal was ausstrahlen. Und ich sag dir eins, wenn das Format irgendwie ins Fernsehen rutschen sollte, dann ist vorbei, Alter. Dann explodiert das auch. Weil es gibt, es ist ja wie Boxen mit Worten. Das ist ein Duell und viele Leute kennen das halt nicht, weil die halt keine YouTuber sind oder nicht auf Facebook rumhängen, aber das Potenzial, was Battles haben, das ist krank. Ja, also wirklich krank. Ich vergleiche das auch als Boxkampf. Das war für mich so das Erste, was bei mir im Kopf war. Ja. Und die haben ja schon, und die versuchen ja schon Abklatsche zu starten. Die haben bei der Enisa Amani Show haben die ein Comedy-Battle gemacht. Zwei Comedians stehen sich gegenüber und battlen sich so ein bisschen. Und da haben die auch schon nachgefragt bei unserer Plattform, ja, so ein bisschen. Aber wollten sich auch nichts, weil wir denken, unsere Plattform denkt sich ja auch so, hör mal zu. Wir sind Battle Rap und ihr macht da euer Pimmelsformat mit diesen Comedians, die da battlen. Was soll man da, haben wir nichts mit verloren, ne? Aber zwangsläufig wird es, glaube ich, irgendwann dazu kommen, dass das wirklich richtig durch die Decke geht. Also YouTube-mäßig ist schon durch die Decke gegangen. Ja. Also du machst eine Deutschland-Tour und du hast überall 1000 bis 800 Leute und auf der Straße kennen die anderen Leute und mich kennt einfach jeder. Und das ist, es wird aber noch größer. Und das Potenzial ist halt riesig. Aber das muss ich ja, also ich dachte jetzt mit einer Deutschland-Tour, das ist ja jetzt auch alles finanzielle Aufwand, was die Jungs da haben. Das richtig heißt, Aufwand. Das muss ich ja erstmal decken. Und die Hosts, können die davon leben oder was machen die hauptberuflich? Wie muss man das also der, der Besitzer, also der Eigentümer von Rapper Mittwoch. Das ist eine Marke oder ist das eine Firma? Oder? Rapper Mittwoch ist eine Firma. Okay, ist eine Firma. Und die gehört halt wirklich dem, der es auch moderiert hat, Ben Salomo, Jonny. Ihm gehört das und er arbeitet sonst nicht. Aber er ist jetzt auch kein nach dem Motto Chef, sondern es ist wirklich einfach eine Firma und nur weil jetzt einmal im Monat irgendwie ein paar YouTube-Clips rauskommen, heißt es ja nicht, dass du jetzt einmal im Monat Arbeit hast. Ne? Nee, das ist permanent. Das ist, eine Maschinerie. Fulltime-Job. Und ich glaube, es sind zwei, drei Leute, die das, die fest sind, dass sie hauptberuflich das machen und der Rest haben normale Jobs und arbeiten da. Sind ja da normal beschäftigt. Aber ich glaube, zwei, drei Leute müssten das sein, die das hauptberuflich machen. Okay. Ja. Das ist schon echt krass. Und es gibt ja irgendwie auch ein Gewinn, ein Siegergeld, gell? Weil du hast mal diesen einen Rap da oder die eine Zeile mal gebracht, kann ich mich daran erinnern, irgendwie so, dass du 400-Euro-Job. Genau, 400-Euro-Job, da, die kann ich mich daran erinnern, weil das dann dachte ich mir, okay, zweimal im Monat 200 Euro, also muss ein 400-Euro-Job sein. Dementsprechend gibt es also so einen kleinen finanziellen Anreiz natürlich. Genau, für Leute. Ja, mittlerweile wird auch immer mehr, also die Gagen werden auch immer besser. Und aber es ist noch nicht so, also ich habe jetzt keinen Einblick in die Bücher oder so, aber vom Gefühl her und was Leute so erzählen, was meine Meinung ist, es kommt nicht krass viel Geld rein, so viel wie so Geld, wie eigentlich reinkommen müsste, weil es immer noch so ein bisschen Wabank ist. Man ist immer noch, 100 Leute mehr oder weniger ist immer noch krass wichtig. Ja. Ne? Und so, dass sie jetzt auch mittlerweile nicht mehr in Berlin sind, sondern nur noch auswärts machen, um vielleicht die Qualität ein bisschen zu steigern oder wie das mit den Kosten genau läuft, weiß ich nicht, aber die werden sich schon ihre Gedanken dazu machen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen, dass ein krasser Sponsor da ist, richtig krasser, dass sie sagen können, geil, jetzt können wir so machen, jetzt können wir. Mich hat es gewundert, weil ich dachte, der Schritt aus Berlin rauszugehen, heißt mehr Kosten, weil du hast die ganze Logistik, du musst die Leute da hinbringen und so weiter, musst da Räume irgendwie anmieten. Am Schlesischen Tor wäre ja quasi, hätten wir einen langfristigen Mietvertrag machen können und so weiter. Ja, aber die Leute zahlen ja auch auf der Tour mehr Eintritt als in Berlin. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit höher, dass also mehr Leute kommen und die Wahrscheinlichkeit, dass es ausverkauft ist, ist da auch höher. Okay. Weil die haben das nicht vor der Haustür. Da kommt ja quasi der Zirkus, den du von YouTuber kennst, kommt einmal in deine Stadt. Okay. Und dann gehen ja alle dahin, dann rasten die aus. Deswegen die Stimmung ist auswärts auch überall besser als in Berlin, weil die Leute verwöhnt sind. Ja. Und genau, das kostet halt ein bisschen mehr und die arbeiten ja auch mit einem Booker zusammen. Ja. Ne? Der bucht ja und dann haben die da auch ihr Catering und Hotel und sowas. Also es ist schon richtig es ist eine Tour. Ja, es ist wie eine Tour. Und das heißt, du bist dann auch bei den Veranstaltungen, die nicht in Berlin stattfinden? Nee, also ich war zweimal in München, zweimal in Köln, zweimal in Wien. Ah nee, Wien, da war aber nicht Rapper Mittwoch. Zweimal in München, zweimal in Köln war ich, aber da bin ich dann nicht mit denen, sondern ich bin jetzt auch einfach so allein dahin gefahren und habe die überrascht. Also keiner wusste, dass ich da hinkomme, dass ich keiner vorbereitet, da habe ich einfach mitgemacht und Jubel war groß, alles geil gewesen, super geil, das habe ich 3-4 Mal gemacht so und man kommt da ja nicht fest mit. Also ich entscheide ja immer noch, okay, habe ich Lust, da jetzt mitzumachen an der Battlemania oder nicht? Ja, oder mache ich so eine Aktion, wo ich die überrasche oder nicht? Also das ist jetzt nicht so, also Rapper kommen da nicht fest mit. Okay. Ja, das sind wirklich nur der Host, also die 2-3 Hosts, das Kamerateam, die das Merch verkaufen, Merchandise verkaufen und der Rest müssen sie halt gucken, wie die Rapper vor Ort oder Rapper, die von Berlin selber dahin fahren oder eventuell mitfahren möchten. Mhm. Okay. Ja, immer unterschiedlich. Das ist also, du weißt, also gegebenenfalls, die müssen halt jedes Mal dann neu planen. Wenn ich jetzt nach kleinen Kennzeichen nicht fahre, dann müssen die gucken, was gibt's für Leute vor Ort. Es ist immer Risiko. Genau. Du musst ja auch das Programm irgendwie füllen, ne? Natürlich, du musst das Programm füllen. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt natürlich, du hast für jede Stadt hast du dieses A Cappella Battle, dieses große, was am Ende kommt, das machst du ja 3 Monate vorher klar. Okay. Das ist schon mal safe. Aber es kann sein, dass in der Battlemania, dass keiner von den guten Leuten da ist, dass wirklich nur 17-jährige Vollidioten da stehen und da hast du wirklich, sind da 8 Hauptschüler, die sich streiten. Ne? Ist noch nicht so krass vorgekommen in der Form. Mal gibt's positive Überraschungen, mal negativ. Aber das ist halt immer ein gewisses Risiko. Aber da können natürlich auch geile Sachen draus entstehen, wenn du nicht weißt. Gibt Newcomer, die du nicht auf dem Schirm hattest, die sind halt nur auf die Bühne gegangen, weil halt nicht so viele Leute da waren. Ne? Okay, und wie ist denn da so das Überschätzungswertfaktor? Also ich stelle da schon fest, weil ich denke so ich habe so beobachtet, als ich da im Publikum stand, da standen echt so ein paar Leute da rum, wo ich mir dachte, ey, die sind ganz krasse Hip-Hopper hier, so die ganz krassen Typen, wo ich mir halt so denke, so okay, also vielleicht vom Gefühl her bist du da bestimmt ganz weit oben. Ja. Und das war ganz witzig. Ich habe mich da so ein bisschen über ich war mit einem Kumpel da so ein bisschen amüsiert. Und dann hat er bei dieser Vorrunde, hat er sich dann gemeldet und ist auch drangekommen. Und es war auch so, wo ich mir dachte, so, ey Junge. War schlecht. Ja, war irgendwie schlecht. Ja. Und er war noch so mit seinen ganzen Freunden noch da, die ihn auch irgendwie supportet haben, wo ich mir dachte, ey, deine Freunde sind keine Freunde. Hätte man gesagt, dass du einfach scheiße bist. Ja, ja. Genau. Aber vielleicht hat er einen reichen Papa und einen großen Pool. Passiert wenig Leuten. Ey. Also haben wenig Leute das Glück, ein Umfeld zu haben, wo die sagen, ey, Dicker, geh mal da nicht auf die Bühne. Ja, Reflekt selbst. Also, Das ist das Ding. Das ist wirklich, das ist auf jeden Fall eine ganz klare Krankheit, die da herrscht. Was hast du so an positiven Überraschungen erlebt und sagst, was war so, was im Kopf hängen geblieben, wo du sagst, oh mein Gott, ey, das war ganz furchtbar, das kannst du dich erinnern? Wie, bei den Neuen, oder hast du schon mal gegen so einen Neuen auch mal rappen dürfen müssen? Ich habe gegen super viele Neue gebattelt, aber also Da war einmal so ein Gamma, hieß der, so ein ganz junger Bursche, der war irgendwie 18, der sah so lieb aus und da habe ich dann mit dem gefreestylt und da vorne war irgendwie so, da waren so 20 Mädels da vorne, die fanden den nicht süß, so süß, süß, sondern einfach so putzig, so, oh, macht nichts. Und dann steht da der große böse Cynic vor dem kleinen lieben Jungen. Ja. Und da habe ich auch wirklich, dann habe ich im Freestyle so ganz ruhig gemacht, so gerade, dass du gerade so gewinne, gar nicht so übertrieben. Und dann haben wir Textrunde gehabt und dann haben die das echt an den gegeben, weil einfach dieser Süßigkeitsbonus da, und dann haben wir A Cappella gemacht und ich hatte ein besseres A Cappella als er und er hatte so ein, hatte einfach süß was vor sich hingestammelt, so zwei, dreimal gut gekontert und am Ende bei der Abstimmung haben die dann einfach wirklich für den gewotet. Lächerlich, hätte mich voll aufregen müssen so, weil es ungerecht war, aber was soll ich da sagen, ey? Ist verständlich, der ist ein Newcomer-Bonus, der war halt süß, das war für die Show auf jeden Fall eine Überraschung, er kam danach aber nicht mehr krass wie, also er hat jetzt nicht etabliert, weil jetzt hätte man sich auch sparen können so, aber klar, und negative Überraschungen hast du halt super viele, ne? Aber mittlerweile ist es halt wirklich so seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren so, weil ich halt meinen Namen habe, und dann habe ich immer wieder Leute vor mir und sehe halt, wie die Angst haben. Das ist krass. Also die haben wirklich Angst? Die haben einfach, die sind am Zittern, die trauen sich nicht, die können auf einmal nicht mehr richtig rappen und so. Das ist krass, weil die haben einfach, die sehen einfach, ja, weil die haben im Hinterkopf, okay, der hat jetzt schon, der hat jetzt das und das, den und den schon gebumst, der hat die und die Lines drauf, der ist im Freestyle ekelhaft und krass und so. Und das Psychologische spielt natürlich mit. Ich bin genauso nervös, ne? Aber weil ich denke mir ja so, ey, ich kenne den nicht. Was ist, wenn der jetzt irgendwas sagt und mich vom falschen Fuß erwischt? So, das ist aber mehr so Konzentration. Natürlich sieht man mir das dann nicht an, ne? Aber es sind auch super viele Videos, wo man so sieht, wie ich so mache, so diese beruhigenden Gesten machen, so alles gut und hör mal zu, mach ganz normal und so, weil die haben wirklich Angst. Echt? Das ist wirklich krass. Ja, weil das Gefühl, vor 700 Leuten irgendwie was gegen dich gesagt zu bekommen und 700 Leute lachen dich aus, ist nicht so lustig, glaube ich, ey. Ich kann mir das so gar nicht richtig vorstellen, weil ich glaube, ich bin da vom Typ Mensch einfach anders. Ja. Ich mache PowerPoint-Karaoke, weiß nicht, was für Folie kommen, ich kann den Leuten was erzählen und es passiert trotzdem. Aber die Situation, dass du die Fresse halten musst und jemand dich äußerlich beleidigt bei Sachen, wo du selber vielleicht denkst, ich weiß, und 700 Leute darüber dich auslachen. Ja, okay, ist eine andere Situation. Man kann immer noch sagen hinterher, hör mal zu, die kennen mich nicht und so, genau. Ein Battle, aber der Moment. Ja. Ja, stimmt, okay, gebe ich dir recht. Ja. Habe ich mir gar nicht drüber nachgedacht, dass es dann, ja, weil du hast auch natürlich auch ganz viele persönliche, fiese Sachen halt. Volle Kanne. Du bist halt oberflächlich, Thema wird einmal abgearbeitet. Natürlich, natürlich. Von oben und nach unten. Man kann zu allem, man kann aus dem Doppelkinn kreative Sachen machen, Digga, man kann, deswegen, es gibt wirklich, die haben schon zu Recht Angst. Fanbase. Du sagtest vorhin schon, YouTube-Seite, Fans und so. Wie ist denn das mit der Fanbase, dass du jetzt T-Shirts verkaufst und machst und tust? Wie gefällt dir das? Also das gefällt mir super. Also es geht gar nicht darum, dass man sich so denkt, ich bin der Geilste. Ich bin der Geilste, sondern ich feiere, dass es Leute gibt, die mich feiern. Okay. Einfach, dass ich feiere ja auch Leute. Ja. Und ich weiß ja, wie geil das ist, wie geil das war, wenn ich weiß, okay, ein Battle kommt von dem raus, da geil. Mit Freunden getroffen und ey, ich feiere den so sehr. Und wenn es damals von dem und dem Battle-Rapper ein T-Shirt gegeben hätte, ich hätte mir das ja auch gekauft. Ne? Und deswegen weiß ich ja ganz genau, wie die sich fühlen. Und es ist, und bei mir ist noch ein bisschen was anderes, weil ich spreche ja super viele Themen an. Ich bin ja zum Beispiel Atheist, ne? Also ungläubig des Todes und ich verschweige das ja auch nicht und bringe auch dann immer Anti-Katholismus Lines oder Anti-Islam Lines oder gegen Dicke, gegen Kanaken, gegen Thailänder, gegen über Behinderte, über so frauenfeindlich ein bisschen. Und aber mir ist es ja nicht so, ich mach's ja nicht mit einem Lächeln, so nach dem Motto, sondern es kommt so rüber, als wenn ich das vielleicht eventuell so meinen könnte. Deswegen diese Likes, die ich habe super viele Entlikungen auch, ne? Ja. Gibt ja so eine blaue und so eine rote Kurve. Also es ist schon wirklich krass, wie ich habe mir diese 14.000 Likes wirklich hart erarbeiten müssen. Ne? Und es ist einfach echt krass zu sehen, dass Leute einfach von ihrem Taschengeld oder teilweise überweisen die Eltern auch das Geld, dass die einfach von sich 20 Euro in die Hand nehmen und sich sagen, hör mal zu, ich finde den so geil, ich kaufe mir von dem ein T-Shirt oder ein Pullover und freuen sich dann voll, wenn ich habe dann Autogrammkarten anfertigen lassen, schreibe dann auch, ich mache ja alles zu Hause selber. Ne? Schreibe dann da drauf für Marco, packe ich noch ein paar Sticker mit rein. Und wenn ich dann es abgeschickt habe von der Post, fühle ich mich auch geil. Weil ich genau weiß, die bekommen halt ein Päckchen. Es ist geil, ein Päckchen zu bekommen. Ja, ne? Klar. Und dann sind noch ein paar Sachen drin, mit denen ich rechne, das ist richtig schön. Und es sind im Endeffekt gar nicht krass, so krass viele, aber der Fakt, dass es Menschen gibt, die das machen, und gerne machen. Und ich schreibe ja dann auch mit denen. Ich schreibe ja super viel mit meinen Supportern so. Und was die einem schreiben, ist echt, das ist richtig krass. Und es führt dann nicht dazu, dass du denkst, dass du der Geilste bist, sondern einfach, du freust dich einfach von der Kanne. Geht mir mit meinem Podcast ganz genauso. Ja. Also ich mache das ja auch, bei mir, das Schöne ist ja, bei mir müssen sie für mein Merchandise sozusagen nichts mehr zahlen. Ja. Aber ich bin total überrascht. Das ist auch das Schöne, warum wir hier in der Bürogemeinschaft sind. Es gibt dann ganz häufig Leute, die schicken mir irgendwas. Ihr kennt die Adresse oder was? Ja, also die steht ja auf der Homepage, kannst du ja alles nachgucken. Ach so, nee, was? Pass auf, was, also von hier. Kriegt ihr einen Käse oder was? Weil ihr aber Kochschluss macht? Genau, zum Beispiel. Geht uns auch schon so. Oder wir hatten eine Sendung über Kaffee. Und dann auch total geil, oh, super Sendung gehört, total, also das ist ja auch, meine Währung sind im Prinzip Kommentare. Ja, ja. Ich habe ja extra kein YouTube-Channel und kein Facebook, weil ich das, glaube ich, nicht so zielgruppengerecht finde. Aber bei mir sind halt so, die Währung ist halt die Kommentare und die Downloads, die ich halt irgendwie kriege. Ja. Und da gibt es echt Leute, die sagen, ey, hier habe ich, ihr habt eine geile Kaffeesendung gemacht, wir haben irgendwie eine kleine Kaffeerösterei hier vor Ort, ich habe dir mal 250 Gramm Kaffee gekauft und schicke dir das einfach mal. Überragend. Ist total geil. Freust du dich schon? Also super, das ist halt genauso dieses Thema. Das ist ja was anderes, du kannst einen Daumen da lassen, okay. Genau. Aber sich zu denken, okay, Kaffee, ich packe das hier, ich verschicke das, ich bringe das weg, ja. Ey, das ist krasse Wertschätzung, muss ich einfach sagen, ne? Ja. Oder ich habe zum Beispiel meine Amazon Wishlist verlinkt. Das ist halt so bei dem Podcast halt normal üblich, dass du halt irgendwie die Leute, die halt dabei waren, verlinkt hast und dann können die halt spenden. Also zum Beispiel, ich brauche für die Nachbearbeitung, gibt es eine Software, die heißt Auphonic. Da schicke ich das mal durch, um das ganze Audiobearbeitung nochmal zu machen. Mhm. Und die kostet halt irgendwie pro Stunde, sag ich, 1,60 € oder so. Gell? Also nichts, ich bin auch gern bereit, das zu bezahlen, habe ich gar kein Problem damit, gell? Super. Und da gibt es halt Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt 10 Podcasts gehört, ich weiß, Auphonic kostet irgendwie 1,60 €, ich habe dir mal 10 Stunden gekauft. Super geil. Ja. Ja, das ist auch dann, wo du halt dann sowas bekommst und darum verstehe, also finde ich dieses Gefühl, was du gerade hier beschreibst, finde ich total nachvollziehbar und total schön. Ja. Ich denke mir halt auch wiederum, darum wollte ich eigentlich hinaus, wenn du halt irgendwann mal so ein krasser, großer, bekannter Mensch bist, dann hast du dafür eine Agentur, die macht es für dich. Ja. Dann machst du das eben nicht mehr, dass du das selbst machst. Ich schreibe auch nicht mehr mit dem, dieser Bank, oder geht auf jeden Fall leider ein bisschen verloren. Genau, und das ist halt so ein Stück, ich glaube, wo es dann unpersönlicher wird und vielleicht dann auch nicht mehr die Wertschätzung von dir zu den Leuten so passiert. Gell? Ja, zwangsläufig, ne, weil du da keine Zeit mehr dafür, genau. Du bist ja nicht mehr am Mann. Ne? Aber er ist ja Zukunftsmusik, ne? Aber ich meine nur, wenn das alles so laufen sollte, wie ich mir das vorstelle, dann wird es bestimmt irgendwann leider so sein. Aber ich freue mich auch, also wenn ich mir vorstelle, ist ja jetzt teilweise auch schon so, weil in den Augen von manchen Leuten bist du halt schon ein Star, ne? Auch sogar insoweit, dass sie sagen, boah krass, du schreibst zurück, bist du das wirklich? So halt, ne? Echt? Oder die, wenn die Fotos machen, zittern die halt wirklich, ne? Ja? Also die sind wirklich, oder die Gesichter so, wenn du, ne, zum Beispiel, du kannst ja diesen Blick, diesen Überraschung, wenn du jemanden siehst das erste Mal, dann kannst du deinen Blick ja nicht faken, ne? Und wenn du dann halt wirklich, du siehst schon vorher und weißt, okay, das ist ungefähr die Zielgruppe, könnte sein, dass sie dich erkennen und dann wie diese Augen so aufgehen und das das ist halt krass zu sehen so. Was ist die Zielgruppe? Beschreib die, wie sieht die aus? Boah, es wird immer jünger, es ist richtig krass, es ist erschreckend, wie jung das mittlerweile schon ist. Ich glaube, Leute, Konsumenten, ganz normal so, würde ich mal so sagen, von, keine Ahnung, 18 bis 25 so, müsste so im Schnitt irgendwie sein, auch ein paar ältere. Aber die Leute, die halt Fotos machen wollen immer, ne, das sind halt wirklich mittlerweile, ist echt so, keine Ahnung, lass mich lügen, so 13 bis Anfang 20 so. Echt? Ja, also ist sehr, sehr jung schon, weil die großen Brüder zeigen denen das halt. Okay. Und da bei mir, wo ich wohne jetzt auch, da war ich vorhin auch wieder, habe ich mir ein bisschen was zu essen geholt, da kommt so ein kleiner Junge an, 13 Jahre, meinte er, du bist doch Cynic, oder? Meinte so, ja, und der saß mit seiner türkischen Familie da am Tisch und dann meinte ich so, wie ich zu jedem sage, ich mache keine Selfies, sondern nur normale Fotos, hat er zu seiner Mutter gegangen und die Mutter so, und der Blick von der Mutter war auch so, wer ist denn das, warum willst du mit dem Foto haben? Und dann hat er am Tisch das halt erzählt und ich musste halt die ganze Zeit auf mein Essen warten und klar, die 8 türkische Familienköpfe drehen sich so in meine Richtung. Ja. Ja, ist schon ein bisschen, also der ist halt so ein Junger gewesen. Da hat er seiner Schwester erzählt, das ist ein Rapper. Und dann kam die Schwester zu mir und meinte, können wir auch ein Foto machen? Meinst du, du kennst mich doch gar nicht, ne? Ich meinte, ja, aber mein Freund, mein Bruder meint, du bist ein Rapper. Meinst du, okay, komm. Ja, bevor ich jetzt Nein sage, ja, machen wir, aber das ist so ein bisschen. Also, wenn das jetzt so Jungs sind, die so 14, 15 sind und einfach nur, weil die Freundin ein Foto haben, dann sage ich auch, nee, wenn du mich nicht kennst, brauchen wir auch kein Foto machen. Wozu? Aber bei den Mädchen habe ich jetzt nicht gesagt. Mhm. Aber das so, ansonsten Zielgruppe, ja, meine ganzen Homies sind ja auch so alt wie ich, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die feiern das als Todes, 33. Okay, also 82er Baujahr. 83er Baujahr. 83er, okay. Genau. Ja, und das zur Zielgruppe auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein Punkt, den ich nicht habe, den du bestimmt hast, auf den ganzen YouTube-Videos, die ganzen Kommentare. Oi. Was ist denn, oder auch bestimmt auf deiner YouTube, auf deiner Facebook-Seite. Wie ist das denn? Wie gehst du damit um, was passiert? Das ist ein krass, ist echt schon krass. Also ich, bei mir ist das so, das sind wirklich, also wenn es gibt Battles, die sind bei YouTube, also Facebook-Seite bei mir ist voll clean. Ich habe eine super Fanbase, da passiert gar nichts, da ist, da postet keiner, also keine irgendeine Scheiße oder so, die wissen, die benehmen sich schon. Mhm. Aber YouTube ist ja, da ist ja feuerfrei, ne? Da genau. Ist ja jeder Vollidiot auch. Coole Leute natürlich, aber die Vollidioten passen, fallen natürlich auf. Von 100 Kommentaren, sag ich mal so, sind wirklich 97 so, der ist der Heftigste, das ist cool, das ist lustig, geile Line. Aber drei Leute sind dann halt so, die einfach, die halt wirklich keine konstruktive Kritik machen, die einfach wirklich, sondern das ist einfach nur, die hassen das, dass du das gut machst oder die hassen das, dass du erfolgreich bist so in Battle Rap, dass du halt die ganzen Sachen gewinnst und dass die Leute dich feiern. Die hassen das, ne? Und das finde ich so krass, weil darüber mache ich mir viel Gedanken. Wie scheiße muss dein Alltag sein, ne? Dass du nach Hause gehst, dir ein Video anguckst, was reines Entertainment ist. Du siehst einen, der macht Lines, der bringt Lines und beleidigt jemanden und gewinnt dann, die Leute feiern den und denkst dir so, nee, das reicht. Arschloch, kann gar nichts, der soll mal nach Hause gehen, der ist voll der Hurensohn, wie sieht der überhaupt aus, der Anti-Rapper so, was ist das? Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen negativen Kommentar zu irgendwas geschrieben, ne? Ich gucke mir was an und denke mir so, okay, der Spasti ist scheiße, so, weg, ist aber okay. Dass ich da was, dass ich einen Daumen runter mache, da muss schon viel passieren, aber dass ich mir überlege, wie kann ich den jetzt beleidigen oder was kann ich jetzt kommentieren, Alter, wie scheiße muss denn dein Alltag aussehen? Wie kacke, wie schlecht muss es dir gehen? Und wenn ihr jetzt so, ey, ich kann mir das nicht vorstellen halt, das ist krass. Und deswegen diese Dinger, eigentlich könnte ich sagen, hör mal zu, ich hab, ey, also mein Prozentsatz ist wirklich krass. Ich werde wenig gehatet von den Leuten, die meisten feiern es des Todes. Mhm. Aber die paar Idioten, die halt wirklich immer wieder dieselbe Scheiße ausschreiben, denkst du so, warum, ey, was ist mit ihr Arm, ey, hört, Alter, ich wünsche euch eine Freundin oder irgendwas. Anderes Hobby. Genau, das ist halt so das Thema, warum man, also das ist ja auch, warum ich so ein bisschen YouTube ignoriere, weil... Du bist Ziel, du nimmst am öffentlichen Leben teil, unfreiwillig teil. Genau, ja. Und das ist halt der Punkt und auch, dass du dann dir das durchlässt, das finde ich auch total belastend. Ja, ist es auch, vor allem, wenn du sowieso ein Mensch bist, der dir über alles Gedanken macht. Genau. Ja, aber muss sein. Muss sein. Und muss man durch. Aber da hat einer einen ganz wichtigen Satz gesagt, hier einer von den anderen Rappern, Tiesta, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Battle-Rapper. Der hat Tiesta, muss ich auch aufschreiben. Tiesta muss er aufschreiben. Ist eine Weil Legende. Das Problem ist ja, es hören ja auch Leute, die nicht so in der Szene drin sind. Ja. Und die denken so, Tiesta, scheiße, genau. Das muss ich ja verlinken, dass der halt, ja. Dass der halt Bescheid weiß. Aber da kannst du Gamma auf jeden Fall schon mal streichen. Nein, fairerweise. Okay, gut. Das ist drin. Aber nee. Der hat mir ja gesagt, ich meinte auch zu dem, meinst du, was sind das für Pimmelsköpfe, die sich da hinsetzen und Hate-Kommentare schreiben? Meinte, hör mal zu, ich sag dir mal eine wichtige Sache. Ich hab's am Anfang genauso gemacht wie du. Weißt du, was du machen musst? Guck mal, red nur mit den Machern und nicht mit den Supportern. Mhm. Du musst, hör dir nur das Feedback von den Machern an. Also von denen, die selber Battle-Rap machen. Okay. Die Leute, denen die Show gehört. Leute, die sich mit Rap auskennen. Und nicht irgendwelche anonymen Facebook-Kommentare, wo ein 13-jähriger Vollidiot da sitzen kann, der eine IQ von... keine Ahnung, von der Chipstüte hat und sich einfach denkt, der hat eine Brille an, das ist scheiße. So. Mhm. Und das liest du halt auch. Du siehst ja nicht, wer diese Sachen schreibt. Ne? Aber klar, musst du dir halt, es gab mal einen, das ist auch mittlerweile, den habe ich auch lange für gebraucht. Aber da war, ist ja wirklich krass. Es gab so ein Format, zeig mir deine Bars von Rapper Mittwoch halt. Da habe ich halt mich hingestellt. Und klar, Battle Rapper, du bist ja Battle Rapper, du willst ja andere Leute schlagen. Natürlich redest du von dir, ich bin krass, ich kann das, bam, bam, bam, ich bin die Nummer eins. So, ganz normal, Rap halt, ne? Habe ich einen so ein Ding gemacht, A Cappella Part halt, ohne Gegner, einfach nur in die Kamera so, war gut. Und dann schreibt dann wirklich einer drunter, kann mal einer den Böb irgendwie umbringen, bevor der noch Eier legt. So. Und ich gehe dann auch, ich denke mir so, erstmal denke ich mir so, was? Und ich finde das auch irgendwie aber auch lustig, weil ich bin ja Comedian und stell mir vor, wie der das eintippt, was ich zu Hause. Also wie er erstmal aussieht. Ja, so. wie das wird, der regt sich richtig auf, ne? Ja, genau. Guckt sich so um, denkt sich so, scheiße, wo? Keiner hier, genau. Keine Freunde. Kann den mal bitte jemand umbringen, bevor der Eier legt? Und dann hat er wirklich, und dann habe ich auch anderen Battle-Rappern erzählt, die lachen sich auch tot, weil das ist ja unverhältnismäßig, was soll das, ne? Und das hat der Typ, hat aber auch ein paar Sachen schon kommentiert, so leicht in die rassistische Richtung so, mhm. und aber immer halt auch, also die haben wirklich ein Problem damit, dass ich da so glänze. Die haben da einfach, das geht nicht. Das wollen die einfach, das geht nicht. Geht nicht in den Schädel rein. Scheiße ist das. Warum feiern die den? Überall, immer. Mhm. Ja, warum wohl? Weil's gut ist. Es hat auch mit dem Hype nichts zu tun. Wenn du in München bist und die Leute feiern, wenn du in Köln bist, egal wo du bist, und es gibt ja mehrere von den Leuten, Mighty Mo, Fresh Polacke, Bong Taggy, Cynic und wie sie alle heißen, die können halt, die sind halt einfach gut. Mhm. Und dann wirst du auch, wenn du gut bist, wirst du auch überall gefeiert. Mhm. Das wollen die nicht wahrhaben. Geht nicht in den Schädel rein. Ist ungerecht. Scheiße. Das. Scheiße. Aber genau, das ist halt wichtig, dass du auf die richtigen Leute das hörst, weil ich glaube, ja. wenn du so Kommentare liest, das ist für einen auch scheiße. Es ist auch scheiße, aber ich meine, der Prozentsatz, also die Gewichtung ist schon so geil. Aber das ist wirklich das Geilste ist halt wirklich, wenn du halt wirklich Feedback von Leuten bekommst, die halt wirklich, wo du selbst denkst, das sind krasse Künstler, die von Battle Rap Ahnung haben, die selber krasse Battle Rapper sind oder bekannte Rapper sind, wenn die wirklich sagen, ey, Digga, ist krass, was du machst, dann denke ich mir so, boah. Weil für mich ist das nochmal doppelt heftig, weil ich mache Comedy, ich bin offensichtlich kein Hip-Hopper und ich bin auch kein krasser Rapper, aber wenn selbst die sagen, hör mal zu, das Entertainment ist Monster, dann ist das richtig geil, das ist ein richtig geiles Lob. Bei wem war das, wo du dich so geschmeichelt gefühlt hast? Bei mehreren Leuten, ein Kollege von mir mittlerweile, Mortis, zum Beispiel ist ein Produzent, selber Rapper, hat auch Battle Rapper gemacht, Mortis. Das krasseste war, wie heißt er noch? Motrip. Chart Rapper, einer der bekanntesten. Ja, okay, du bist ein Ding, aber ich muss dir mal ein Video zeigen, das ist auf einem Festival vor 30.000 Menschen, der ist auf der Bühne, ne? Und sieht mich im Publikum und grüßt mich halt so. Ne? Echt? Und holt mich dann im Backstage und wir quatschen so ein bisschen über die Battles und seine, dass die halt auch Fans davon sind und so. Vega ist noch ein anderer Rapper, dem habe ich jetzt ein Shirt von mir geschickt, weil der irgendwie meinte, der feiert so diese Catchphrases, die ich so habe. Wer ist noch dabei? Greg Pipe ist halt früher der gewesen, der war so das, wie ich jetzt bin. Ne? Nicht, also der war damals noch krasser als ich jetzt, weil der echt krasser Rapper ist und ich habe ja seine Battles geguckt und dachte mir so, Alter, wie krass ist der? Ne? Und mittlerweile gucken sich Leute meine Battles an und denken sich so, wie krass ist der? Und selbst der sagt dann auch so zu mir, Dicker, du bist momentan die Nummer 1. So, und das ist halt geil, von solchen Leuten das halt zu hören, wo du weißt, die haben Ahnung davon und der hat keinen Grund, mir das zu sagen. Der müsste eher sich denken, Alter, ich war damals viel krasser, warum soll ich dem? Muss ich nicht. Das nennt man das ist ein ganz wichtiges Wort im Hip-Hop, Props. Props? Was? Jemandem Props geben. Was ist Props? Jemandem Respekt, also wenn ich zum Beispiel immer zu, wenn jetzt einer zu dir ankommt und sagt, weißt du was, den Podcast, der ist geil, da gibt er dir Props, der gibt dir Respekt, der gibt dir Anerkennung dafür. Das ist halt super schwierig im Hip-Hop-Game. Leute, es gibt so, die haben eine Props-Phobie quasi, können schwer Props geben, schwer sagen, bei anderen Leuten sagen, okay, das war krass. So. Und das ist, wenn du Props von solchen Leuten bekommst, ist es halt einfach doppelt so viel wert. Also Art Belobigung, Props. Ja, Anerkennung, Respekt, Belobigung, genau. Was heißt dieses Wort? Was ist eine Abkürzung oder für was steht das? Boah, Alter, da müsste ich jetzt sogar lügen. Ich weiß, das mit S ist Abkürzung für Dingsbums, für Problems. Ich habe es auch letztes Mal noch gelesen, ey. Weiß ich jetzt, Proper Respect, kannte irgendwie so, ich weiß es nicht genau, müsste jetzt aber lügen. Und das zeigt ja auch, dass ich kein Hip-Hopper bin, dass ich das Wort nicht mal. Ja, das ist ja auch, ich fand es auch ganz interessant, wenn ich dann das mal geguckt habe. Es gibt doch einiges, da muss man, das ist so szenetypisch, das muss man einfach verstehen. Du kannst im Battle, also selbst die Leute, die da sind, die Battle-Rap gucken, können auch nicht alles verstehen. Also es gibt super viele Insider und super viele fachspezifische Wörter. Das glaube ich, ja. Proper Respect, ja, ist wohl. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Wollte ich gerade sagen, jetzt hätten wir es rausschneiden müssen, gell? Dann hätten nicht ganz Leute wieder gehatet und so, weißt du, was ich dir weiß. Ja, wäre der Hate wieder da gewesen. Genau, so ist es auch. Ja, das ist erstmal das. So, was haben wir noch? Ich gucke gerade hier auf meine Notizgeschichte. So ein paar Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, ist. Wie gesagt, dieser andere Podcast werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ich habe gesehen, es gibt eine Wikipedia für Deutschrap, also so eine Wikia für Deutschrap, da stehst du auch drin. Ja. Habe ich nochmal gesehen, ja. Okay. Habe ich auch so gefunden. Und da steht auch ganz interessant, da steht irgendwie dann, Cynic ist ein deutscher Rapper aus Düsseldorf, der durch Rap am Mittwoch Bekanntheit erlangte. Hey. Eigenschaften, respektlos. Smiley Face. Nein. Oder da steht Motherfucker, Rip, Bong, Taggy. was auch immer. Wie? Ja? Wer kann denn da Einträge schreiben? Keine Ahnung, bestimmt jeder. Es hat eine Wikia-Seite. Motherfucker. Ja, steht da. R.I.P. Bongtegi. Ja, das ist der, wo ich erzählt habe, den ich fünfmal da fünfmal gebattelt habe. Ach so, okay. Ja. Und dann hier Battle plus Ergebnisse. Ist doch nur Rep 31 gegen Lucifer. Ist doch nur Rep 33 gegen Gear. Ja. Der ist auch nochmal hier verlinkt. Ja. Dann Battlemania Champions League 2015, Rep am Mittwoch. Cassius Clay, genau, 3-0 für Cynic, Bongtegi 2-1 für Cynic und nochmal Bongtegi Rematch 3-0 für Cynic, ja. Genau. Das ist so, was ich noch beim so eine Statistik. Genau, ein bisschen mal geguckt habe. Googlest du dich eigentlich selbst? Also, ja, klar. Ja? Googeln und alles. Also ich habe ja auch diesen Comedy-Künstler-Account und diesen Battle-Rap-Künstler-Account. Mhm. Und klar gucke ich mir Suchergebnisse an und das ist auch krass, weil der Bongtegi zum Beispiel hat, ich habe vor, wann war das jetzt, mittlerweile 6 Jahre her, mal bei X-Diaries mitgespielt. Was ist X-Diaries? Ne? X-Diaries ist so übelstes, auf gar keinen Fall eine Verlinkung jetzt bitte. Ja, okay. Übelstes Trash-Format. RTL 2-Style, wirklich mitten im Leben-Style. Ja. Aber, also ein Kollege von mir hat bei der Fernsehfirma gearbeitet, der meinte so, hör mal zu, es gibt ein neues Fernsehformat, da fahren wir in Urlaub, machen Party und die filmen uns einfach dabei. Meinst du, wie geil ist das denn? Ne? Ja, mach ich. War ich dabei. Ja. Ne? Da gab es halt noch nicht, war die erste Staffel. Und dann sind wir da hingeflogen, Lorette Mar, schön, 5-Sterne-Hotel, Weltklasse, Geld dafür bekommen, alles geil. Und die meinten dann halt so, ja, okay, in der Storyline stand so, wir mussten immer Wetten abschließen. Und einmal habe ich eine Wette verloren und musste mich dann abends als Frau verkleiden. Okay. Ne? Habe ich natürlich gemacht, also ich habe ja kein Problem damit, ne? Und da habe ich dann so High Heels angezogen, Kleid angezogen und Perücke und Rouge und alles. Und da meinten die so, ja, aber du musst an dem und der Straße musst du auf und ablaufen. Meinst du, ey, das ist die Hauptstraße, das ist gerade Ferien und so. Krass, ne? Sieht wieder. Genau, sieht mir, aber da habe ich nur Fußball gespielt. Mhm. Mich kannte ja niemand, ne? Bin ja jetzt auch nicht krass, aber ich meine, da war halt nicht mal kein Battle Rap, kein Comedy, gar nichts. Hab dann, meinst du, da brauche ich Alkohol, ne? Haben die mir so einen kleinen, das irgendwie so ein ganz schäbiger, ekelhafter Whisky, da war ich direkt on fire, habe ich da so richtig schön gespielt und so, weil ich habe auch schwule Freunde und spiele auch gerne schwule auf der Bühne und so, habe ich da richtig Action gemacht und sah halt aus wie so eine Crack-Transe, halt groß, knochig, dünn, ne, voll schlecht. Und dann ist das halt, dann haben wir es halt gedreht und später wurde dann halt irgendwie X-Diaries da draus und dann wurde das auch im Fernsehen ausgestrahlt und da dachte ich mir schon so, scheiße, Alter, das ist peinlich, ne? Aber so für mich und mein Kollege meint so, ey, ist voll geil und so. Und beim Fußball war es dann halt so, dass schon Spieler das im Fernsehen gesehen haben und mich dann auf dem Spielfeld so deswegen abgezogen haben und so. Und dann ruft der Kollege von der Fernsehfirma mich halt ein paar Jahre später an und sagt so, ey, ich habe schlechte Nachrichten. Ich so, was denn? Meint er, die wiederholen X-Diaries heute. Und da war ich schon Cynic, weißt du, da habe ich schon Battle Rap gemacht. Okay. Und ich so, laber doch nicht, Alter. Und meinst du, wann? Meint er, dann und dann. Meinst du, okay, das ist nicht vor dem Battle, sondern nach dem und dem Battle. Okay, gut. Dann dachte ich mir, okay, an dem Abend kam das und an dem Abend gab's einen so einen Schnipsel um 8 Uhr oder so, kam das. Heute Abend X-Diaries. Nun, ganz schneller Durchlauf. Und dann ist mein Postfach schon explodiert. Meinte so, warte mal, Cynic, warst du bei X-Diaries? Und ich so, Alter. Dann habe ich selber natürlich gepostet, hey, wer mich schon mal als Transe sehen wollte, guckt heute Abend RTL. Mhm. Bams. Und dann war das Ding so, klar, es ist eine Hip-Hop-Welt, die haben mit sowas nichts am Hut. Da ist natürlich eine geile Angriffsfläche, ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt ganz super viele Leute geil verarbeitet. Ich stehe auf der Bühne und mache einen auf cool und dann siehst du mich im Fernsehen, wie ich da mit Frauenklamotten rumlaufe. Ja, und was haben dann deine Gegner? Haben das bestimmt auch alle gesehen? Alle gesehen, alle aufgenommen. Und das war das Ding halt, er hat halt, genau, deswegen komme ich überhaupt da drauf. Bongtegi war halt der Erste, der nach diesem Ausstrahlung von diesem Transending, alle wussten schon, hat ein Freestyle, ist vorgekommen, alle wussten schon. Ist, glaube ich, ein halbes Jahr nachher erst gewesen, wo wir gebettelt haben, hat er es trotzdem natürlich nochmal, weil es ein großes Ding ist, hingestellt, T-Shirts bedrucken lassen mit mir, mit Perücke drauf und sowas und Transe gespielt, alles ausgeschlachtet und so. Jetzt nicht ganz so krass gut gemacht, aber richtig drauf rumgeritten halt. Und dann gebe ich halt irgendwann bei Dingsbums, bei Google irgendwas ein und das erste Suchergebnis ist Samuel Sibilski Transe, Cynic Transe, Cynic X-Diaries, Samuel Sibilski X-Diaries. Deswegen das zum Thema Suchen, wenn da ein Battle rauskommt und jemand was Krasses sagt, natürlich interessiert einen so, was, wonach die Leute so suchen. Und was aber mich auch freut ist, letztens habe ich wieder geguckt, Cynic bei Google, als erst war halt Cynic Merch. Mhm. Geguckt, okay, wo kann man von dem T-Shirts bestellen? Das ist halt geil. Mhm. Aber klar, sucht man sich da immer selber. Okay, das ist ja ganz gut, auch zu wissen, halt, wie man auch so in der Medienlandschaft, die ja da auch komplett wichtig ist, dann Impact hat. Ja. Was mir da aufgefallen ist, die Leute oder die das machen, die haben alle nur Facebook-Seiten. Da macht keiner Twitter, da macht keiner Instagram, da nimmt keiner. Also das ist wirklich so eine Einbahnstraße, also für mich ist eine Einbahnstraße im Bereich Social Media. Ja, ich glaube, einer hat jetzt, habe ich heute gesehen, dass einer von den Hosts gesagt hat, ich habe jetzt auch Instagram. Nee, genau, beide Hosts haben jetzt Instagram seit einer Woche oder so. Mhm. Ja, aber getwittert wird gar nicht. Und ich bin ja auch so dagegen. Also ich habe auch mit Twitter, Instagram, Snapchat, die ganze Scheiße, nichts mit am Hut so. Mhm. Aber ich habe auch jetzt, habe mir auch schon oft anhören müssen, in letzter Zeit aber gerade irgendwie, Digga, du musst Instagram machen. Das ist, und es gibt einen Fake-Instagram-Account von mir. Echt? Okay. Habe ich dann gefunden. Okay. Ist, der schreibt, der Bastard, an der Stelle muss ich das ja sagen, weil der gibt sich ja wirklich als mich, als ich aus, ja. Der schreibt so, wie ich halt auch schreibe. Okay. Also gibt es sich richtig Mühe? So, liebe Zyniker, bald ist wieder neues Merch von mir da, mir ging es letzter Zeit nicht so gut, ich hatte private Probleme. Ich denke mir so, wie krank ist das? Jemand gibt sich als du aus. Ja. Das ist krank. Und er hatte einfach so 900 Follower. Das ist schon ja. Und da habe ich Dingsbums und da habe ich, und das ist ja nicht, und ein paar munkeln schon so. Und da habe ich das halt gesehen, habe auf meiner Cynic-Facebook-Seite halt gepostet, hör mal zu, so ein Screenshot gemacht, meinst so, der Bastard hat zu wenig Freunde und so. Seine Mutter geht auf den Strich, halt ein bisschen beleidigt so, ne? Und halt gesagt, das ist, bin ich nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man den da überhaupt melden kann oder ob ich dann, aber da habe ich auch überlegt, okay, dann mach doch einfach einen originalen Account. Mhm. Wenn der schon, wenn er als Fake 900 Follower hat mit zwei Fotos, da ist Potenzial, ne? Genau, da ist Potenzial dahinter. Aber ja, mal schauen. Ich bin nicht so, also ich mag Fotos, das ist ja nur Fotos, ne? Instagram. Ja. Fotos. Ja, vielleicht irgendwie sind einmal. Bestimmt. Ja, okay, vielleicht einmal die Woche oder so kriegt man da vielleicht mal so ein Foto hin. Mhm. Aber ja. Die Leute wollen ja irgendwie an deinem Leben teilnehmen. Das volle ist halt Kanne. Punkt. Ja, klar. Und sei es bloß, wenn du halt den Rucksack aufhast und auf die genau. nächste Battle gehst, machst mal ein Foto, dann sind die alle total genau. glücklich, gell? Genau. Aber kein Selfie. Kein Selfie, genau. Ja. Selfie-Verbot. Genau. Ey. Okay, ich habe jetzt gerade mal hier durchgescrollt, was ich noch auf meiner Liste habe. Ich glaube, von meiner Seite bin ich durch. Ist auch schon fortgeschrittene Stunde. Ey, krass, ja. Das hättest du auch nicht gedacht, dass wir jetzt... Nein, das sind über 3 Stunden jetzt, ne? Ja. Pff, Digga. Glaubst du nicht, ja? Ist gleich nach Hause. Ja, machst du auch gleich. Gut, wir verabschieden uns noch bei unserem Publikum. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Thema Verlinken noch. Also, ich kenne ja deine Zielgruppe hier gar nicht, aber ich würde es auf jeden Fall geil finden, wenn die Leute sich wirklich mal die Comedy-Sachen reinziehen auf jeden Fall. Also Samuel Sibilski kann man sich kann man bei Facebook eingeben, bei YouTube eingeben, bei Google auch. Und wenn ihr euch die, also ich spreche die jetzt mal direkt an einfach. Ja, klar, natürlich. Wenn ihr euch jetzt die diese Battle-Rap-Sachen anguckt, versucht mal an den Schimpfwörtern vorbeizuhören, wie da gereimt wird, was dahinter steckt. Ne? Also es gibt wirklich ein paar, da muss ich euch noch, weil ich habe ein paar, also sind Supporter und auch Homies von mir, so eine Mischung, sind 2, 3 Jungs, die haben einen Kanal, der heißt Battle Rap Junkie. Okay. Ganz den habe ich gesehen. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Das sind meine Jungs, die supporte ich des Todes. Und die haben richtig geile Compilations. Da ist kein Müll dabei, da sind wirklich nur die besten Sachen. Und wenn man wirklich Einstieg in Battle Rap oder wenn man wissen will, was Battle Rap ist, abonniert man den Kanal, guckt sich die Videos an, da sind Best-ofs von mir, Best-ofs von anderen krassen Leuten und halt auch so ein Best-of generelle Punchline-Compilations und es gibt Compilations mit Aussetzern, wo Leute ihren Text vergessen oder solche Sachen halt. Also wer wirklich Battle Rap 1x1 oder wissen will, was Battle Rap ist, keine einzelnen Battles angucken, weil da gibt es auch viele schlechte und viele Sachen, wo du denkst, ja, ist zu primitiv. Guckt euch das an und wenn euch das gefällt, man kann nie genug Supporter haben. Also die ganze Szene, die Battle-Rap-Kultur ist eine krasse künstlerische Kultur, die im Kommen ist und die wird irgendwann über kurz oder lang im Fernsehen sein und dann könnt ihr sagen, kenne ich schon. War ich von Anfang an dabei. Kenn ich schon. Genau, ja. Kenne ich schon, das ist so meine Sache. Genau. Noch letzte Frage, könntest du nochmal ein Stück irgendwie mal kurzes Medley mal rappen, dass man mal so ein Gefühl hat, wie du so klingst und geht das so spontan als Battle-Rapper? Also ich habe Texte im Kopf, spontan habe ich letztens nach ein paar Bierchen schon 2-mal auf einer Plattform gemacht und mich voll blamiert, ja. Also gefreestylt. Wenn, dann würde ich jetzt was einen Text. Machst irgendwas du möchtest. Ja. So als Abschluss noch. Kannst du mich auch gerne beleidigen? Kannst du ja, weißt ja. Nee, ich mache einfach okay, du bist jetzt der fiktive Gegner. Ja. Ne? Und wie gesagt, an den Schimpfwörtern vorbeihören, guckt auf die Reime, guckt auf die Punchlines. So. Battle Rap ist wahrlich ein unfassbar deepes Studium. Und trotzdem sag ich, ohne zu dissen, du bist ein untalentierter Hurensohn. Du bist kein guter, gerader, wunderbarer Kunsterschaffer. Trink du mal dein Blubberwasser. Hör auf mit dem Stussgelaber. Der dumme Bastard denkt, der wäre unantastbar. Aber wenn der coole Hustler dem Hund sagt Platz, da wird die schwule Nutte kurzum handzahm. Kein Friedensreich, ich zerbomb. Wie ein Sturmgeschwader, mit 100-fachem Schuss bewaffnet. Das unfassbar. Kein Friedensreich, wie 100-Wasser. Suppenkasper. Und nach dem Krieg sieht man diesen kümmerlichen Freak vor den Trümmern in Berlin wie den ersten Bundeskanzler. Nicht schlecht. So. Da kann ich nur sagen, da geht ja der Peter mit seinem Katheter und hockt 30 Meter durch den Äther. Zinnik, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke für die Zuhörer. Wir freuen uns über Kommentare, Likes. Ich werde alles verlinken in den Shownotes. Also wenn ihr mehr von Zinnik dann sehen und erleben wollt, dann einfach den Links und folgen. Und wenn ihr persönliche Fragen habt, einfach auf den Facebook-Seiten wirklich anschreiben. Ich mache alles selber und so groß ist es noch nicht, dass ich da keine Zeit zu habe. Ich freue mich über Feedback. Genau. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.